Hallo und herzlich willkommen zur 218. Episode ist es schon, der Wechselzonis. An meiner Seite der Adrian. Hallo Adrian. Ja, hi. Wir machen es heute ein bisschen kürzer, denn wir haben zwei sehr interessante Einspieler, sagen wir mal. Ja, aber bevor es soweit ist, Adrian, wie geht's dir? Mir ging's ganz gut. Also ich bin, muss ich sagen, ganz gut im Training für meinen Vulkantrail. Wir sprechen gleich über den Pfalz-Trail, der vor jetzt irgendwie 10 Tagen war. Glaube ich, 10 Tage sind das, 19 Tage. Und ansonsten, ja, viel Arbeit, aber gutes Training hat eine gute Abwechslung vom allen. Ja, ich habe gestern, war ich mal auf der Rolle, so also 50 Kilometer fast gemacht und fast 1000 Höhenmeter, habe es mir gut gegeben. Und habe ich am Abend sowieso die Beine gemerkt, das war schon echt heftig. Das Ganze vom Und dann Nachtdienst. das Ganze vom Nachtdienst. Und Das im ist Nachtdienst habe krass. ich es, da habe ich so ganz schön gemerkt, aber ich habe mich auch ständig in der Arbeit gedehnt. Heute geht es mir eigentlich wieder ganz gut, aber ich hatte heute leider keine Zeit, irgendwas zu machen. Ich hoffe für morgen. Und ich habe einmal das gute Wetter genutzt und konnte nochmal aufs Mountainbike, was ich halt nicht dachte, dass ich Ja. dieses Jahr nochmal machen kann. Aber gut, andere fahren ja ein ganzes Jahr, ja. Also planst du noch irgendwas dieses Jahr oder einfach nur so ein bisschen just for fun Ich fahren? plane immer ein bisschen, ja, mein Training mal wieder aufzubauen, damit ich nächstes Jahr dann quasi direkt in irgendein Training einsteigen kann oder so, dass man mal vielleicht in der ersten Jahreshälfte wenigstens mal einen Wettkampf machen kann. Gerne mal vielleicht so ein, zwei Vorbereitungswettkämpfe dann auch mal, damit man so ein bisschen ja, Wettkampfhärte reinbekommt. Da vielleicht mal was Kleineres, vielleicht auch mal wieder bei euch in der Gegend, da Wetzlar oder so, wenn da was stattfindet. Also Ich meinst du hoffe, jetzt dass. Laufwettkämpfe? Ja, auch Laufwettkämpfe, ja. Auch. Das Ja, heißt, auch. was sonst noch? Ja, auch Schwimmwettkämpfe und Schwimm- und Run-Wettkämpfe und Also Run- und Bike-Wettkämpfe. so Ich ziemlich alles. bin für so alles offen und ich werde einfach auf das Pferd hüpfen, was ich, was ja auch ausgetragen wird, sagen wir es mal so. Ich muss mal ganz kurz einwerfen, ich habe die letzte Zeit so ein bisschen über den Xterra Luxemburg gedacht, weil ich habe mir im Nachhinein gedacht, Mann, es finden so viele Xterras statt in Europa, fast alle haben stattgefunden, bis auf den Xterra in Luxemburg. Ich hab mir gedacht, wie kann das denn eigentlich sein? Das ist genauso wie mit Frankfurt-Marathon. Es finden irgendwie überall die großen Marathons finden statt. Hamburg, Berlin, ne? Ich glaube, Köln findet auch statt. Aber Frankfurt findet nicht statt. Also ich hab mir letztens gedacht, was ist das denn? Also alles um uns herum oder wo wir angemeldet sind, findet irgendwie nicht statt, aber alles andere dann doch. Aber tatsächlich, je nachdem, wie sich halt die Situation nächstes Jahr gestaltet, also ich habe den Xterra in Luxemburg nicht komplett aufgegeben. Also zum einen, weil der, ja, also das, ich habe da wirklich auf jeden Fall noch eine Rechnung offen. Und zum einen und zum anderen, der ist ja auch nicht weit, ne? Von dir schon mal gar nicht. Ne, und der ist ja halt viel, viel näher als der in Deutschland, ne, in Zittau. Deshalb so ein kleiner Ausblick für nächstes Jahr, wenn wir schon bei Wettkämpfen sind, Ja, ich wäre das mal eine coole Geschichte. ja, also ich war auch sehr angetan von der Strecke und so. Müssen mal gucken, ob die Strecke einfach beibehalten. Ja, mal schauen. Also ich würde gerne schon einen Auslandswettkampf machen. Ich habe so zwei, drei Sachen, wo ich vielleicht ein bisschen hinschiele. Gibt noch so einen kleinen Traum, den ich die ganze Zeit habe, den ich vielleicht auch dieses Jahr mal angehen möchte. Mal Dieses Jahr, schauen. nächstes Aber Jahr. nächstes Jahr, natürlich nächstes Jahr. Willst du mal diesen Nächste kleinen Saison, muss ich Trauma einfach mal sagen. verraten? Ich kann es auch schon mal sagen, also ich würde gerne einen Wettkampf in Italien machen und das ist ein, ja, mehr ein Ultra, also da so ein bisschen durch die Toskana Ultran. Also Laufwettkampf. Ein Laufwettkampf wäre das, Ja, ja. das Weil ist ja mega. ich hab den schon, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, 2016 oder 17 waren wir ja in Italien, haben wir dann eine Rundreise gemacht mit meiner Freundin und da habe ich auch mal ein bisschen Wettkämpfe nachgeguckt und da war nämlich auch einer in der Toskana, ich glaube, der ging so um die, weiß ich nicht, 75, sage ich jetzt einfach mal, plus minus 10, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und das, also ich habe mir die Strecke da angeguckt, das war so mega geil, also ich würde das, ja, das würde ich gerne mal machen und auf jeden Fall würde ich gerne einen Auslandswettkampf machen, deswegen ist der mir so wieder ein bisschen wieder in den Kopf gekommen. Okay, also tatsächlich Ultra, okay, finde ich aber eine coole Geschichte. Wieso nicht? Also ich meine, du hast ja auf Jo. Marathon hast du ja so deine Ziele erreicht, warum nicht weiter? Ja, ne, Genau. finde ich mega. Also wo du jetzt schon mal Toskana ansprichst, ich habe letztens gesehen, in der Toskana gibt es ja auch ziemlich coolen Gravel-Wettkampf und die Straßen dafür haben sie ja, ne? Alleine wenn ich an Strade Bianche denke, also mein absolut Lieblings-Profi-Radrennen, das ich mir jedes Jahr angucke, weil die Straßen dort so geil sind. Ne? Die fahren da ja, ich meine, im Endeffekt ist das ja auch ein Gravel-Rennen Naja. mit Asphaltanteil. Aber Ist ja, ein Staubrennen. tatsächlich, ja, und aber tatsächlich so ein Gravel-Rennen in der Toskana, wobei halt so ein Ultra ist natürlich auch was Feines. Ja, mal schauen, was das nächste Jahr so bringt, ne? Ja, also ich kam ja so ein bisschen drauf, weil wir am Gardasee waren und da war ja, also Gardasee ist ja so wirklich auch Radhochburg, sage ich mal. Da viele Mountainbiker, viele Rennradfahrer unterwegs und ist zwar jetzt auch nicht immer leichter zu fahren, sag ich mal, am Gardasee, zumindest auf der Straße nicht, so am Mountainbike bist du da super unterwegs. Ja, und ich habe irgendwie da richtig Bock drauf bekommen, irgendwie mal so wieder was in die Berge zu machen. Wir sind ja auch durch Innsbruck gefahren, also nicht durch Innsbruck durch, aber dran vorbeigefahren und wir kamen von oben, von so einem Berg runter, auf Innsbruck zugefahren, so an der Autobahn vorbei. Das sah so krass geil aus. Also ich, dafür, also als Alternative will ich da irgendwie irgendwas machen. Ja, nicht umsonst wohnen viele Läufer, Trailläufer auch aus Deutschland in Innsbruck. Ja, stimmt. Das ja, ist Ja, da da geht's gut wahrscheinlich ab. Also. ziemlich gute Laufgegend. Vor Ich habe allem, ich, ja, erzähl. sorry, ich war ja gestern in Innsbruck auf Strava und da, auf Swift unterwegs und das ist ja schon ziemlich gut gehalten. Das kenne ich von Bologna. Ich war mal in Bologna und die Strecke auf Swift von Bologna ist ziemlich gleich. Also mir kamen ein paar Ecken bekannt vor, die ich da auch schon gesehen habe. Also die haben sich da gut dran gehalten. Auch London kam mir ein paar Ecken bekannt vor. Innsbruck war ich jetzt selber nicht, aber wenn das da so aussieht und die Berge, und ich habe gestern auf Strava dann, habe ich mir so eine Strecke erstellt, den Berg hoch, den man auf Zwift fährt, weißt du? Und dann habe ich den Berg so ein bisschen erweitert und dann hatte ich fast 1800 Höhenmeter gehabt. Fand ich das mega. Also das war halt beim Rennrad dann aber. Nur die Straßen entlang hoch. Das, immer schauen. Also ich habe viele, viele, viele, viele, viele Ideen, was man so machen könnte, aber ich muss irgendwas machen, weil dieses Jahr, wie du auch schon so mit dem Xterra in Luxemburg gesagt hast, ist ja auch vieles einfach, was man geplant hatte, so ins Wasser gefallen und das hat mich echt so jetzt. Ja, in der Saison hast du halt wieder gar nichts gemacht, obwohl ich mir wieder angreifen wollte und das nervt mich alles so ein bisschen. Deswegen will ich nächstes Jahr wirklich open-minded rangehen und einfach mitnehmen, was geht. Okay, cool. Hört sich auf jeden Fall gut an. Jo, Ja. ich habe ja noch mal eine kleine News zu verkünden. Ich meine, du weißt es ja, ich habe das ja auch schon in unserer WhatsApp-Gruppe mal mitgeteilt. Also, ich werde bei dem Vulkan Trail, bei dem ich Ende Oktober starten möchte, werde ich jetzt nicht über die 70-Kilometer-Strecke gehen, sondern über die Marathon-Distanz. Wobei beim Vulkan Trail, das ist ja eine verlängerte Marathon-Distanz, also das sind, glaube ich, knapp 45 Kilometer mittlerweile. Ich kann mich erinnern, beim allerersten Vulkan Trail waren es 38. Da waren es noch nicht mal 40. Dann am nächsten Jahr waren es irgendwie, war schon so ziemlich der Marathon mit 42 irgendwie und jetzt ist es 44, so und so. Also irgendwie scheint die Strecke ständig zu verlängern. Ja, besser als Ja, ein aber Kürzer. ja, definitiv. Aber genau, also da gehe ich jetzt drauf. Das Ganze hat ja auch so ein bisschen hier mit der familiären Situation zu tun. Ich habe mir gedacht, lieber vernünftig auf dem Marathon trainieren, als da jetzt irgendwie ja, zu überambitioniert auf die 70 Kilometer, die ich dann halt irgendwie ja, einfach nicht so machen kann, wie ich mir das vorstelle. Genau, also ich habe momentan zu Hause ziemlich viel zu tun und auch sonst die Arbeit bringt momentan viel so mit sich und von daher ist es einfach schlauer, auf der Marathon-Distanz zu bleiben. Die kenne ich ja schon beim Vulkan Trail, die bin ich ja schon zweimal gelaufen. Wie gesagt, es gibt immer wieder ein paar neue Abschnitte, weil die Strecke ständig länger wird, aber ich freue mich definitiv drauf. Also das ist jetzt für mich auch nicht so von wegen, das ist irgendwie so ein Downgrade und jetzt irgendwie nur so eine Notfalllösung, auf gar keinen Fall. Also das ist schon gut überlegt, hier mit der Family auch besprochen. Und von daher freue ich mich genauso auf die Marathondistanz wie auf die 70 Kilometer. Außerdem ist es von, ja, ich kenne mich da ja so ein bisschen aus, dass auch das ist nicht ohne. Ja, allerdings ist es nicht so krass wie der Falls Trail, weil der Falls Trail ist ja richtig krass gewesen. Und das ist mal ein gutes Stichwort. Wir haben da ja schon mal, Zwinker, genau, wir haben da ja im Vorfeld was aufgenommen. genau. Viel Spaß mit den Einspielern. So, Adrian, letzte Woche war es soweit. Kleiner Vorbereitungslauf, der Pfalz Trail. Du hast uns ja das Höhenprofil mal zukommen lassen. Das war ja schon sehr interessant. Deswegen setzen wir uns mal ganz kurz zusammen. Erzählst mal so ein bisschen von deinen Eindrücken von dem Rennen. Dann fang noch mal an. Ja, also ich muss dich erstmal verbessern. Es ist nicht letzte Woche gewesen, es war am 19. September. Wir nehmen heute am 28. Also es ist doch schon mal eine gute Woche. Also 10 Tage ist hier, ne? Irgendwie. Und vielleicht erstmal kurz zum Rennen an sich. Pfalz Trail ist ja in der Nähe von Karlsberg. Wirklich in so einem wirklich schön in der Chaussee, sehr, sehr, sehr schönen Gegend, wie ich da gesehen und erfahren habe, hat mir sehr gut gefallen da, in den ganzen Pfälzerwald, in den Trails drumherum. Ja, die Strecke ging ja über 36 Kilometer und ausgeschrieben waren 780 Höhenmeter und meine Strava, ja, hat mir, was hat sie mir gezeigt? 866, gut. Muss man nicht immer so für bare Münze nehmen, aber nichtsdestotrotz, also das Ding war der Hammer, ne? Also vom Streckenprofil und so von der Schwierigkeit muss ich schon sagen, ist das einer der schwierigeren Wettkämpfe, die ich wahrscheinlich je gemacht habe, tatsächlich. Also ist war schon wirklich eine harte Nuss, das Ganze. Ja, ich habe das Ganze relativ easy angegangen, muss ich sagen, weil ich schon Respekt hatte vor der Strecke. Gerade am Anfang, so bei Kilometer 5, fing es an, so mit der ersten Steigung. Die ging es aber relativ gut. Bei der zweiten, so nach Kilometer 10, ja, habe ich es auch irgendwie sehr, sehr easy angehen lassen und habe tatsächlich in so einen flotten Walk, ja, einige am Berg überholen können, die da irgendwie noch versucht haben zu laufen. Ja, und danach ging es eigentlich die ganze Zeit so weiter, rauf, runter, rauf, runter. Was mir so ein bisschen den Stecker gezogen hat zum Schluss, war tatsächlich, dass es ja so ab Kilometer, ja, eigentlich ab Kilometer 25 ging es ja noch ordentlich hoch, dann auch nochmal runter und danach ging es wirklich so gezackt nochmal zum Ziel. Und ich sag mal so, ab Kilometer 25, 26 hatte ich so ziemlich alle Körner verbraucht und habe da nochmal alles irgendwie mobilisieren müssen. Also ja, war schon ein lustiger Sonntagvormittag in der Pfalz. Und ich verbuche das jetzt als wirklich als sehr, sehr ja, gutes Training für den Vulkan Trail, das definitiv. Ja, sehr So, gut. ja. Du bist ja ein bisschen auf die Strecke eingegangen. Ich habe mir das auch mal aufgemacht. Und das Fiese ist ja, du läufst ja erstmal ein bisschen runter. Gell? Also man lief erstmal so ein bisschen runter, bis dann so wie du bei Ja, Kilometer direkt ein 5. Trail, weißt du? Du läufst da direkt ein Trail. Also du fängst ja an so einem Sportplatz. Ne, da geht's los auf so einem Fußballplatz und dann geht's vom Fußballplatz direkt ein Trail runter. Und es waren ja schon einige Leute, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele es waren, aber es waren schon einige Leute da. Also so großartig mit Überholen war da jetzt erstmal nichts, weil das war wirklich so ein schmaler Trail. Danach wurde die Straße breiter, beziehungsweise dann ging es in so eine kleine Ortschaft, da wurde es erstmal auch so ein bisschen asphaltiert und da konnte man sich so ein bisschen ordnen. Und nach Kilometer 5 hat sich das Feld erstmal sortiert. Ne? Dann später nach Kilometer 10 nochmal hat sich sortiert. Sodass ich also eigentlich so bis Kilometer ja, 12, 13, 14 bin ich immer wieder den gleichen Leuten begegnet. Ne? Da habe ich mir gedacht, okay, das sind so, ist vielleicht so meine Leistungsstärker, die hier mit mir laufen. Davor war das so, weißt du, da bist du mit, keine Ahnung, hast du immer 10, 15, 20 Leute um dich gehabt. Später so ab Kilometer 15, allerspätestens bei Kilometer 20, bist du da immer wieder mit ein paar Leuten nur um sich gelaufen, wenn nicht komplett alleine. Ja, dann ging es ja so nach Kilometer 20 stark bergab, damit es dann nochmal schön bergauf geht, mit so einer richtigen Spitze bei Kilometer 25. Ja, und dann, wie du sagtest, hoch und runter. Und dann kamst du ja quasi, musstest du ja den Berg, den du vorher runtergelaufen bist, ja quasi wieder hoch, oder? Also den Schlussanstieg Ja, sozusagen. aber von der anderen Seite irgendwie, ja. Das war schon so eine Schleife, aber es war da so quasi so ein Parallelweg, so ein Parallel-Trail, der da jetzt hoch Richtung Karlsberg führte. Ja, aber ich muss sagen, also von der Landschaft her war das wirklich eine sehr, sehr, sehr, sehr schöne Strecke. Also die hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Was mich halt allerdings so ein bisschen gewundert hat, war, dass ich tatsächlich so ab Kilometer, ja, schon so 17, 18 so ein bisschen muskuläre Probleme bekommen habe, die dann ab Kilometer so 25, 26 noch ein bisschen stärker wurden. Das hat mich doch schon sehr gewundert. Also ich muss sagen, also quasi meine ganzen Oberschenkel, vorne wie hinten, die haben gezogen, gezwackt. Also weißt du, so dieses kurz vorm Krampfen-Gefühl. Und tatsächlich so auf den letzten vielleicht 1, 2 Kilometern, da habe ich tatsächlich noch einen Krampf gekriegt, so einen leichten, aber ja, also ich konnte noch damit laufen. Genau, also das war jetzt nicht so problematisch. Ja, ich weiß nicht, ob du schon erwähnt hast, waren ja bei, für 35 Kilometer war ja die Strecke, gell? Hast jetzt 3 Stunden 47, 57 Minuten gebraucht. Wie ordnest du deine Leistung denn ein? Bist du zufrieden? Ja, klar bin ich zufrieden. Also es war mein erster Wettkampf seit 2019, sein P-Weg. Und von daher war das erstmal so ein bisschen wieder reinschnuppern in die Wettkampfatmosphäre. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wieder so, weißt du, so mit Leuten laufen, mit viele Leute um sich haben. Und es war wieder so dieses typische, so, weißt du, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht bei Wettkämpfen, aber ich wundere mich manchmal über manche Leute. Also mit mir ist eine lange Strecke ein Typ gelaufen. Der sah aus, als ob der wirklich auf so einer langen Wanderung ist. Der hat einen Rucksack dabei gehabt, also der Rucksack hat locker 5, 6, 7 Kilo gewogen. Also, und das ist alles hin und her in dem Rucksack gelaufen. Das war noch nicht mal, weißt du, so, du hast da alles in dem Rucksack irgendwie gehört, dass das noch nicht mal alles irgendwie dicht zusammengepackt ist, sondern alles irgendwie lose da drin liegt. Und ich habe mir nur gedacht, wie kann man so laufen? Ja, aber ansonsten. Ging es mir wirklich darum, mal wieder Wettkampfatmosphäre zu schnuppern nach der langen Zeit und die Zeit, ja, weißt du, ich habe mir überhaupt keine Zeit vorgenommen zuerst und für diese Strecke, weißt du, ich wollte einfach mal die Strecke gut laufen. Für mich war das tatsächlich ein lange, lange Lauf, ne? Also so in diesem Aspekt bin ich das auch angegangen. Genau, und die Strecke war hart. Also ich muss sagen, die Strecke hat mir doch schon hat mir ja hat schon so ein bisschen ein paar Schwächen aufgezeigt, muss ich fast sagen. Ja, aber wie gesagt, auf dem Weg zum Vulkan Trail war das auf jeden Fall ganz gut. Ja, was man so bei Strava so sieht, so richtig durch Ortschaften seid ihr dann nicht gekommen. War das alles Nee, so, so also trailmäßig? genau. Wie waren die Verpflegungen dann da? Also. Also es war so trailmäßig bis so ein paar so Waldautobahnen hin und wieder so ein bisschen durch ganz kleine Ortschaften, also ein bisschen Asphalt und da entweder in Ortschaften oder wir sind auch so ein paar Bauernhöfe gelaufen und da waren halt noch Verpflegungsstellen. Ja, also mit Verpflegung hatte ich ja eh kein Problem, weil ich auch einiges dabei hatte, aber nichtsdestotrotz habe ich hier und da so reingegriffen. Auf die Schnelle, aber großartig Pausen habe ich da jetzt nicht gemacht. Nee, also ich bin eigentlich, wie gesagt, in so einen ganz lockeren Schritt kurz stehen geblieben, irgendwas, weißt du, gegriffen und dann halt weiter. Du hast deine Schwächen erwähnt. Was genau willst du denn jetzt an deinem Training ändern, dass das jetzt nur für den Vulkantrail sich bessert? Ja, also was ich auf jeden Fall brauche, ist so ein bisschen Wettkampfhärte, ne? Das fehlt mir. Und das habe ich ganz klar gemerkt, so auf den letzten, ja, guten 6, 7 Kilometern bei dem False Trail, dass mir einfach so bei so harten Wettkämpfen, und das hast du im Training nicht, ne? Da fehlt mir noch so ein bisschen dieses in Pay Cave reingehen, so ein bisschen rein, ne? In sich, ja, wie soll ich sagen, also einfach so über den Schmerz hinauslaufen. Ne? Das hatte ich lange Zeit nicht und im Training kannst du so das Ganze nicht simulieren. Ne? Und im Wettkampf geht es immer halt so ein bisschen schneller. Ne? Man ist da so ein bisschen, ne, aufgeregt, man ist so ein bisschen motiviert durch den Mitläufer und so weiter und so fort. Und ne, deshalb, ich meine, jeder Wettkampf ist das beste Training, definitiv. Und das habe ich ganz klar gemerkt, dass mir einfach so diese Bereitschaft fehlte, das so richtig in diesen Schmerz reinzugehen. Ne, das war schon früher ganz, ganz anders. Das konnte ich schon mal ganz gut. Aber das verlierst du natürlich mit der Zeit, wenn du das nicht übst. Und das kannst du im Training halt nicht üben. Und das war schon mal ein guter Anfang. Ne, und vor allem hat es mich wieder daran erinnert, ne, weil daran habe ich auch schon lange nicht mehr gedacht. Dass man auch ne, so halt wirklich so in diese, an diese Schmerzgrenze ran muss. Ja, und deshalb ist ja auch schon wieder der nächste Wettkampf auch geplant vor dem Vulkan Trail. Da wollte ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal mich austesten und schauen, ob das da halt eben gut geht. Und zwar ist das Halbmarathon bei dem Rothaarsteig-Marathon, genau. Der ist ein bisschen länger, der ist knapp 23 Kilometer, der ist 2 Wochen vom Vulkantrail. Ich habe tatsächlich noch kurz überlegt, da den Marathon zu laufen, aber ich fürchte, das könnte ein bisschen zu lang sein. Ein 30er wäre cool, aber kann einfach sein, dass ich mich einfach etwas ausgiebiger einlaufe, sprich, ne, einfach so diese, ja, 7 Kilometer mich vorher erstmal so ein bisschen einlaufe, damit ich da wirklich auf den langen Lauf komme und auch schon ein bisschen ne, etwas mehr aufgewärmt und schon mit ein paar Kilometern mehr in den Beinen halt so in den Wettkampf reingehe und werde versuchen, da auf jeden Fall nochmal da weiter anzuknüpfen, wo ich jetzt beim Pfalz Trail gemacht habe. Kannst du mal früher vor Ort ankommen und dann so die ersten 3, 3,5 Kilometer mal laufen und dann zurücklaufen? Ja, sowas in der Art wird es wahrscheinlich sein. Genau. Genau. Also im Endeffekt, ja, also ein Halbmarathon ist mir schon ein bisschen zu wenig. Ne, ich hätte, wie gesagt, gerne so ein 30er gehabt, aber das kann man ja auch selber irgendwie zurechtbasteln. Das stimmt. Ja, jetzt nochmal eine Frage, die heutzutage obligatorisch war. Wie war es denn mit den Corona-Maßnahmen? War gut. Also. Es war sehr unproblematisch. Ne? Man hat dann gecheckt, ob man irgendwie geimpft oder genesen ist. Und dann hast du so ein Bändchen gekriegt. Ne? Und dann ging es halt weiter in, so in diesen Fuß, auf diesen Fußballplatz, wo der Start auch war. Da haben sich einige warm gemacht. Und beim Start mussten wir kurz die Masken aufziehen, die wir dann ja, danach wieder, kurz danach nach dem Start ausziehen durften. Und ja, also alles recht unkompliziert. Ja, sehr cool. Das war's eigentlich mit meinen Fragen. Hast du noch irgendwas zu dem Lauf zu sagen? Nee, eigentlich habe ich alles schon gesagt. Wie gesagt, ich hat es richtig Spaß gemacht. Ja, Empfehlenswert. empfehlenswert ist er auf jeden Fall. Ne? Von dir ist er doch ein bisschen, ne? Obwohl Pfalz, Ja, aber es doch ein geht dann bisschen eher weit so weg. Richtung runter, Genau, das geht Richtung dann Richtung. Baden-Württemberg eher so, ja. Genau, das ist da so sogar so an der Grenze, ne, so irgendwie. Ja, aber sehr empfehlenswert, sehr coole Geschichte. Wie gesagt, hat Spaß gemacht. Ja, mal schauen, was der nächste Wettkampf bringt. Ja, sehr cool. Dann drücken wir die Daumen und ja, bis dann, Bis dann. Adrian. Ciao. So, das war unser kleiner Einspieler zum Pfalz Trail. Ich hoffe, es hat euch ja, ein bisschen Appetit gemacht auf den Pfalz Trail und auf Wettkämpfe, denn es gibt noch ein paar. Denn Adrian, wie er schon gesagt hat, ist ja auch an einem. Und ja, ich würde sagen, wir gehen ohne Umschweife gleich zu unserem ja, Interview. Und wir haben uns den Vincent eingeladen oder ich habe mir den eingeladen und ja, bin mal so ein bisschen mit ihm seine grandiose Saison durchgegangen. Adrian, du verfolgst ihn ja auch ganz gerne auf den sozialen Medien. Ja, Er ist man muss erst mal dazu sagen, der Vincent ist ja schon bekannt bei uns, ne? Also ja. er war ja schon zweimal bei uns zu Gast. Wir verfolgen schon seit Jahren, Sein was er Werdegang. so, sein Werdegang, was er so treibt, ne? Und er wird ja auch ständig besser und hat sich jetzt mittlerweile auch, da verrate ich jetzt nicht viel, wenn ich das sage, er hat sich für Hawaii qualifiziert, aber Hawaii findet nicht statt. Deshalb bin ich sehr darauf gespannt, was er so alles erzählt, ne? Die letzte Neuigkeit. Also ich bin jetzt nicht mehr so in Triathlon-Game drin, aber die letzte Neuigkeit war ja, die Weltmeisterschaft findet ja nächstes Jahr in Utah statt. Ja, so wie Genau. dieses Jahr. Dieses Jahr war sie ja vor kurzem auch in Ja, die Utah. 70.3, die 70.3. Ja. Genau, aber nächstes Jahr ist ja die Weltmeisterschaft über die Ironman-Distanz. Da. Okay, Ja, dann. also Okay. so meine Info. Ja, nee, kann sein. Dann habe ich Aber mich vertan. du bist da dicker drin als ich. Wie gesagt, ich krieg da nur so am Rande mit. Also ja, von Gut, daher, da no hören wir fake mal. news here. Nee, da hören wir mal damit jetzt auf, weil ich glaube nämlich, Genau. es wenn ich hätte die 70.3 da gelesen in Utah, aber kann auch sein, dass es von Ja, diesem Jahr waren das und ich war war dieses verwirrt. Jahr, das Ja, weiß ich, deswegen ja. weiß ich jetzt auch nicht genau, aber ist ja nicht schlimm. Der Vincent wird uns auf Ja, jeden Fall aufklären. genau, wir haben den richtigen Mann hier an der Stelle. Genau, und ja, freut euch auf das Interview, das wird nämlich sehr gut. Gut, und deswegen gebe ich einfach direkt zum Interview und wünsche euch viel Spaß damit. So, und damit ein herzlich willkommen zu Vincent Größer, haben wir uns jetzt hier eingeladen. Vincent, ich stelle dich jetzt einfach mal nicht vor, weil du warst jetzt schon oft genug bei uns. Deswegen erstmal, hallo Vincent. Hi. Ja, ich glaube, es ist das dritte Mal, dass ich die Ehre habe. Ich glaube, das ist sogar schon das vierte Das vierte Mal. Mal, okay. Ich glaube, ja, bei uns gibt es jetzt 5 Jahre und ich meine, du wärst so ziemlich danach jedes Jahr einmal mindestens dabei gewesen. Okay. Und dann in dem Punkt wollte ich dir auch nochmal ein herzlichen Dank ausrichten, weil du das so ein bisschen mit uns hier mitmachst und wenn man so ein bisschen deinen Werdegang verfolgt, das ist echt, ich finde das so spannend und ich schaue da so ganz gerne. Wenn du jetzt eine Story postest oder sowas, ist es bei Instagram so ziemlich weit vorne bei mir. Also siehst dich, ich stalk dich ein bisschen. Das freut mich sehr. Ja, hier dann so mal ein bisschen der Aufruf an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, folgt dem Vincent, das ist echt mega gut und vielleicht auch ohne No Pressure, aber vielleicht auch im Aufgehen der Sterne im deutschen Triathlon. Gibt ja demnächst bisschen ein paar Lücken, die zu füllen sind. Denn auch hier dann nochmal herzlichen Glückwunsch aus der Wechselzone zu deiner Kona-Quali, die du jetzt dieses Jahr erfolgreich Danke. gelöst hast. Ja, jetzt rede ich schon ziemlich lange, deswegen ja, fangen wir doch mal gerade mit dem schwierigsten Thema an. Und ja, wie war das so für dich? Das ist, glaube ich, sehr interessant. Denn das habe ich mich nämlich auch gefragt. Das ist jetzt hast du dich qualifiziert und dann ja, so ein Schlag, sage ich mal. Und man weiß ja auch nicht unbedingt, wie es dann in naher Zukunft weitergeht. Ja, genau, das ist das Problem. Genau, die Unsicherheit ist das Problem. Ja, also Kona war ja schon, ist schon immer irgendwie, seitdem ich mit Triathlon angefangen habe, mein Ziel gewesen, mein Traum gewesen. Und tatsächlich auch der ganz konkrete Plan in diesem Jahr, also 2021, dort zu starten, den hatte ich dann schon länger auch wirklich so auf dieses Jahr konkretisiert und dieses Ziel so formuliert. Also das ist bestimmt schon, ja, 4, 5 Jahre her, dass ich gesagt habe, das ist mein Ziel, 2021, also mich bis 2021 zu qualifizieren. Das war jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber das war irgendwie das, was ich so in meinem Kopf hatte. Auch einfach, weil das jetzt in mein Studium ganz gut reingepasst hat, in meine Planung diesbezüglich. Das hat auch insofern gut gepasst, als dass ich jetzt das letzte Jahr in der ersten Altersklasse bin, also 18 bis 24. Und das war, wie gesagt, schon lang der Plan und dann ist das jetzt auch. Hat das alles geklappt? Können wir ja gleich noch mal ein bisschen drüber reden, wie das letztendlich dann mit der Quali abgelaufen ist. Aber es hat dann irgendwie letztendlich genauso geklappt, wie ich mir das vor vielen Jahren schon ausgemalt habe, was irgendwie ja schon auch für mich dann toll war, dass das genau so aufgegangen ist. Und dann ja, ist es irgendwie doch dann letztendlich geplatzt und dann zunächst auf Februar verschoben worden. Und dann versucht man sich natürlich immer auch an die Situation anzupassen und dann sich darauf neu einzustellen, auch irgendwie die positiven Dinge rauszuziehen. Und ja, bei einer Austragung im Februar waren es dann doch auch nicht ganz so viele positive Dinge, aber man versucht es dann doch eben sich rauszuholen und darauf hinzuarbeiten. Ja, und dann kommt ein paar Wochen später dann da auch die Absage und man muss sich wieder neu umorientieren und hat dann auch noch Auswahlmöglichkeiten, Mai, Oktober, was auch immer. Wobei das dann letztendlich für mich sehr, sehr eindeutig ausgefallen ist. Also ich habe jetzt meinen Startplatz auf den Oktober 2022 geschoben und bin damit jetzt auch zufrieden und weiß jetzt auch, woran ich bin. Aber ja, dieses Hin und Her und dieses sich immer wieder neu auf eine neue Situation einzustellen, das ist irgendwie das Schwierige gerade für den Kopf. Also so ging es mir jetzt zumindest die letzten Wochen. Ja, und ich glaube, da sprichst du auch vielen Triathleten aus dem Herzen, weil das ist einfach, glaube ich, für jeden, der sich da was ausgemalt hat, auch vielleicht, also auch welche, die sich noch nicht qualifiziert haben. Man hört ja auch immer an allen Ecken und Enden, naja, ich wollte mich qualifizieren, aber bei den Zeiten, die jetzt angesetzt werden, ist das einfach fast unmöglich. Weil auch, man muss bedenken, umso mehr das geschoben wird, viele sind ja schon qualifiziert und die müssen ja auch noch untergebracht werden. Also wird das halt gerade für Altersathleten immer schwieriger. Aber umso erstaunlicher, dass es dann geklappt hat bei dir, gell? Also ich meine, du hast ja deinen Platz sozusagen jetzt sicher. Und von meiner Seite auch genau richtig im Oktober zu starten, weil was sollte das denn im Frühjahr da zu starten? Das ist ja irgendwie nicht Kona, ja. Also es stand ja auch mal im Raum, dass, ja, wenn, zumindest habe ich mal so eine Aussage von Ironman gehört, dass wenn Hawaii es nicht möglich macht, dann suchen wir uns halt einen anderen Ort. Wie findest du das dann als jemand, der sein Traum war, immer in Kona zu sein, dann nicht, dass die Weltmeisterschaft nicht auf Kona ausgetragen wird? Oder auf Hawaii? Also so wie gesagt, für mich war die Entscheidung ganz klar, dass es auf Hawaii sein, also dass ich nur in Hawaii starten würde, weil klar, man qualifiziert sich für die Ironman-Weltmeisterschaften auf Hawaii, aber für mich ist die Qualifikation für den Ironman Hawaii steht eigentlich über der Qualifikation für die Weltmeisterschaft, beziehungsweise das geht irgendwie Hand in Hand, das gehört halt zusammen. Deswegen war es für mich ganz klar. Vielleicht würde ich es etwas anders beurteilen, wenn ich schon, weiß ich nicht, viermal auf Hawaii gewesen wäre. Dann würde ich vielleicht auch St. George in Erwägung ziehen. Aber so, wo es mein erstes Wahl war oder mein erstes Mal sein wird, meine Premiere dort sein wird, war das ganz klar. Also ich meine, für mich ist der Sport einfach und gerade Ironman zu sehr mit den ganzen Bildern und Mythen von Kona, Ali Drive, Queen K, das ist alles so in den Köpfen also für mich zumindest festgesetzt und da gab es für mich keine Alternative. Wie gesagt, vielleicht würde ich es anders beurteilen, wenn ich schon viermal dort gewesen wäre und vielleicht kann man es auch noch mal ein bisschen anders für die Profis sehen, die ja letztendlich auch irgendwie ihr Geld damit verdienen müssen und für die auch was wegfällt, wenn dieses Rennen und diese Plattform wegfällt. Für die finde ich es ganz, ganz okay. Oder ja, kann ich das irgendwie nochmal, könnte es vielleicht anders zu beurteilen sein, aber und ich glaube, die meisten Age-Grouper sehen das ja auch so, die meisten Amateure sehen das ja auch so und deswegen bin ich auch froh, dass Ironman überhaupt also die Wahlmöglichkeit gegeben hat. Da war für mich ja auch einige Fragezeichen dran, weil ich als jemand, der sich in diesem Jahr qualifiziert habe, ich glaube nach Mai, das war ja so die Deadline, da hatte man ja eigentlich. Zu dem Zeitpunkt, wo ich mich qualifiziert habe und angemeldet habe, hieß es ja, ich habe wirklich nur Anspruch auf die diesjährige Austragung und kann nichts schieben. Deswegen bin ich froh, dass ich jetzt zumindest die Wahlmöglichkeit bekommen habe. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass Ironman weiß, dass für die meisten einfach ja, keine Alternative zu Hawaii besteht. Ja, vor allem ist man ja auch, ja, wie du in deinem Fall jetzt Student oder man ist vielleicht sogar berufstätig und dann ja, hat man vielleicht mal da so auch seinen Urlaub, gibt ja noch Familie im Hintergrund und so, also das ist ja dann auch ziemlich unnachgiebig einfach zu sagen, also entweder jetzt oder du hast Pech gehabt, das ist dann natürlich, ja, momentan hört man auch von allen Ecken, aus allen Ecken, dass Ironman die sich nicht gerade mit Ruhm bekleckert mit ihrer, ja, mit ihren Aussagen und mit ihrer, sag mal, harten Linie, also weil ich finde es ja schon manchmal recht hart, gerade auch was jetzt so die neuen Zeiten betrifft oder so, dass viele auch den Traum vielleicht jetzt erstmal ja, schieben müssen. Ich meine, es gibt ja auch vielleicht Leute, die gerade in ihrem Peak sind oder so, ja, und dann ist es gerade so, ja, ist halt, glaube ich, eine schwierige Situation. Ja, klar, also ist es sehr schwierig. Ich kann natürlich irgendwo auch die schwierige Situation für Sie also für Ironman nachvollziehen und einfach mit diesen jetzt sich angestauten Kona-Slots und Leuten, die schon qualifiziert sind, das ist nun mal schwer für die, das ist schon klar. Und deswegen sind sie ja auch irgendwie darauf angewiesen, jetzt noch eine 2021er Austragung stattfinden zu lassen, weil ich glaube, das Rennen nächstes Jahr wird sowieso schon extrem voll sein und selbst wenn es auf 2 Tage gestreckt ist. Und da ist natürlich jeder Starter, der dann doch St. George annimmt und dann weniger im Oktober startet, ist für die natürlich gut. Und ich kann der ihr Dilemma auch nachvollziehen. Und deswegen müssen sie ja irgendwo auch die Slots für nächstes Jahr in den Rennen kürzen. weil ja, Hawaii ist eben begrenzt auch von den Kapazitäten. Deswegen kann ich ja irgendwie das Dilemma für Ironman auch nachvollziehen. Was ich halt so schlecht fand und schwierig fand in den letzten Wochen und Monaten, war die Kommunikation. Also nur mal so als Beispiel, als als der diesjährige Oktobertermin auf Februar abgesagt wurde, habe ich als bereits qualifizierter Athlet keinerlei Nachricht von Ironman bekommen. Ich habe bis heute nie eine E-Mail bekommen, dass das Rennen verschoben wurde. Das finde ich schon mies, beziehungsweise ich habe dann in den letzten Wochen immer wieder irgendwelche automatischen E-Mails von denen bekommen, noch so und so viele Wochen bis zum Ironman Hawaii am 8. oder 9. Oktober 2021, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt nicht so schwer, eigentlich jetzt mal diesen automatischen Mailverteiler auszuschalten. Das ist irgendwie schon schlecht gewesen. Deswegen bin ich, wie gesagt, auch froh, dass ich jetzt dann für diese erneute Verschiebung wenigstens direkt eine E-Mail bekommen habe mit direkt der Wahlmöglichkeit St. George oder Oktober 22 und direkt mit Anmeldelink. Aber die Wochen davor war das wirklich schlecht. Ja, ich finde das auch so ein bisschen, also du sagtest ja auch, für die ist gut, wenn andere sich ummelden auf St. George im Frühjahr, dann ist das, aber auch glaube ich, das Problem, was ich so sehe, ist einfach, dass es viele Profiathleten sind, die dann ja im Oktober auch wieder da am Start sind. Also ich bin mir nicht so sicher, wie viele gerade Altersathleten dann auch ummelden wollen, wenn es nicht auf Hawaii ist. Ja, da kommt, glaube ich, auf Ironman noch sehr, sehr viele Probleme mit. Ich weiß nicht, wie sehr du da jetzt so drin bist, aber ich höre auch immer wieder, und das finde ich sehr bedenkenswert, gerade für den Triathlonsport, dass viele gerade auch in Deutschland ja, anmelden, dass sie jetzt ihre Profikarriere erstmal ad acta legen, weil sie sich einfach nicht mehr finanzieren können. Gerade Corona hat da, glaube ich, viele so richtig das Bein gestellt und ja, viele Profis beklagen ja auch so ein bisschen, dass da jetzt ja nicht genug Unterstützung da ist und dass sie halt gucken müssen, dass sie ja das Brot auf den Teller bekommen. Ja, also Frederik Funk oder auch wie heißt er denn jetzt? Es fällt mir gerade sein Name nicht Der ein. Ist ja Franz egal. Löschke hat ja, glaube ich, Genau, das war ja den Namen, prominentes ja. Beispiel, der das ja auch gesagt hat, dass er, wenn er jetzt nicht bis Ende des Jahres, glaube ich, da neue Sponsoren dazu gewinnt, dass dann das erstmal vorbei ist, ja. Aber gut, ich glaube, das war auch schon in den Jahren davor für die meisten Triathlon-Profis jetzt kein wirklich ganz so lukratives Geschäft. Und ich glaube, da sind viele froh, wenn sie irgendwie ihre Kosten decken. Und das hat natürlich Corona dann jetzt gerade diesen Athleten, die da so gerade so an der Kippe sind, natürlich nochmal zugesetzt. Ja, aber irgendwie Und auch, also ich finde das irgendwie auch sehr erschreckend, wenn du siehst, das sind ja Profiathleten und gerade ein Franz Löschke, der ja auch vorletztes Jahr Dritter in Hawaii, in Frankfurt geworden ist und da die ja. Quali, das ist ja auch jemand, wo du sagst, das könnte jemand sein, der eine gewisse Lücke, wenn die großen drei deutschen Triathleten da weg sind, der da auch mit reinstechen kann und das ist halt, oder auch, man kennt ja auch die Geschichte von Patrick Lange, der ja auch eigentlich schon fast aufhören wollte und dann noch einen Sponsor gefunden hat und danach, das Jahr ist er ja Ja, Ironman-Sieger genau. geworden, also das ist schon echt krass. Ja. Aber gut, lass uns mal da jetzt mal einen kleinen Break machen. Vielleicht kommen wir später nochmal drauf zurück, denn es gab ja auch noch einiges Erfreuliches. Und da wollte ich mal ganz kurz bitten, so deine Saison 2020 zusammenzufassen, denn es war ja Corona, es gab nicht viele Wettkämpfe, aber du hast ja an einem teilgenommen, ja? Das war der Ironman in Tallinn. Das war dein erster Ironman. Ja, also das ganze Projekt Hawaii 2021 sollte im Jahr davor, also 2020, beginnen. Das war mein Ziel, mich dort schon frühzeitig zu qualifizieren. Einfach um quasi nicht im ersten Jahr Langdistanz gleich zwei Langdistanzen machen zu müssen. Das ist ja die eine Option, sich irgendwie im Jahr bei einem Sommerrennen, Frankfurt, Klagenfurt, wo auch immer, für Hawaii im gleichen Jahr zu qualifizieren oder eben in einem späten Rennen dann fürs Folgejahr. Und das war ursprünglich schon den Plan, den ich hatte. Das sollte eigentlich damals, ganz ursprünglich war mein Plan, Ironman Italien zu machen. Und gut, das hat sich dann ja auch irgendwo frühzeitig abgezeichnet, dass dann 2020 doch die Rennen sehr, sehr rar sein werden und das wirklich eine Glückssache ist, ob man da ein Rennen erwischt, was stattfindet. Und ich habe dann gut, 2020 war ja für uns alle irgendwie so ein bisschen, die Situation hat sich ständig geändert und man wusste wirklich ja nicht, wie sich das weiterentwickelt. Aber irgendwann dann im Sommer habe ich dann zusammen mit meinem Trainer wirklich auch nochmal geguckt, wie sieht jetzt der Rennkalender in Europa noch aus? Wo sehen wir die Chancen gut, dass ein Rennen stattfinden kann? Und da sind wir gemeinsam auf Estland gekommen, auf Tallinn gekommen und haben wir beide gesagt, dass da sehen wir gerade die Chancen am höchsten, dass das vielleicht noch eins der einzigen Rennen sein kann, was 2020 stattfindet. Und ich habe dann auf die Karte gesetzt, habe mich dort angemeldet und das hat sich auch bewahrheitet. Das war ja letztendlich wirklich der einzige Ironman, der 2020 in Europa stattgefunden hat. Also ansonsten ein paar 73, aber Langdistanz. Ironman war das der einzige. Das war natürlich im Nachhinein super, dass das wirklich so aufgegangen ist. Das Einzige, was nicht ganz aufgegangen ist, ist die Kona-Quali. Ich bin Zweiter in der Altersklasse geworden. Das ist natürlich in meiner Altersklasse so ein bisschen das Schwierige, dass man eigentlich immer es nur einen Slot gibt. Und das heißt dann einfach nur in den meisten Fällen, man muss gewinnen, weil einfach in der Breite, das Starterfeld nicht so groß ist, gibt es meist nur einen Slot, aber in der Spitze sind doch dann ist die Leistungsdichte doch recht hoch und im 73 noch mehr. Da sieht man ja, würde ich sagen, ist meine Altersklasse mit die stärkste, auch wenn man dieses Jahr so die Ergebnisse anguckt. Ja, also wie gesagt, ich bin dann in Tallinn Zweiter geworden bei meiner ersten Langdistanz. Das Ziel war ganz klar Hawaii, deswegen war da erstmal danach auch die Enttäuschung recht groß bei mir, was irgendwo ja blöd war, weil ich glaube, ich habe da eine extrem gute erste Langdistanz gemacht. Erst im Nachhinein betrachtet weiß ich erst, wie gut es eigentlich lief, gerade für die erste Langdistanz, ohne irgendwie ein Vorbereitungsrennen in dem Jahr gehabt zu haben. 9 Stunden 3 habe ich da gemacht. Auch mit der Zeit war ich eigentlich super zufrieden. Das ist nichts wirklich schief gelaufen in dem Rennen. Das war alles sehr, sehr smooth und wirklich, ich glaube, für eine Langdistanz-Premiere wünscht man sich das so. Ich war letztendlich dann halt irgendwie 3 oder 4 Minuten langsamer als der Erste. Und das hat dann so ein bisschen das für mich die Analyse im Nachhinein so überschattet, was blöd war. Aber ich glaube, es war sehr, sehr viel wert, auch für den Kopf in 2020 überhaupt ein Rennen gemacht zu haben. Da habe ich mich auch glücklich geschätzt, dass ich zu einem der Athleten gehört habe, die das überhaupt hatten, 2020 noch so ein Highlight zu haben. Es war auch ein tolles Rennen in Estland. Und ja, gut, hatte das Rennen damals sehr, sehr lang angeführt. Nach ein paar Kilometern beim Radfahren die Führung übernommen und dann auch einen ordentlichen Vorsprung ausgebaut. Und gut, der letztendlich gewonnen hat, der Este, der ist wirklich einen extrem guten Marathon gelaufen, knapp über 3 Stunden, glaube ich. Und ja, da war einfach einer besser am Tag. Und gut, ich hatte ja dann noch jetzt das ganze Jahr, um das mit der Quali nachzuholen. Und Ja, ich fand das ganz, ja, genau. ganz, ja, oder ich sag mal so, ich kann dich sehr gut verstehen, gerade ein Struggle mit der, ja, soll ich mich jetzt freuen oder nicht? Natürlich hast du ein Ziel, aber ich meine, das war wirklich ein extrem gutes Debüt auch. Also, ich meine, also ich finde es auch gut, dass du es hinterher richtig einordnen konntest, also zumindest von meiner Sicht aus richtig, weil ich meine, Zweiter ist ja immer noch super und ich glaube, oder anders gesagt, ich stelle jetzt mal die Frage, meinst du, dass dir das einen Vorsprung gegeben hat von anderen, dass du 2020 noch einen Wettkampf machen konntest? Ja, glaube ich schon. Ich glaube vor allen Dingen, wie gesagt, für den Kopf. Es wäre für mich, glaube ich, sehr, sehr schwierig gewesen, auch in eine Saisonpause dann zu gehen. Ich meine, ich habe ja das ganze Jahr auch irgendwie viel trainiert und irgendwie braucht man dann ja auch, selbst wenn man kein Rennen gemacht hat, braucht man ja auch dann eine Saisonpause, eine Offseason. Aber das wäre mir, glaube ich, sehr, sehr schwer gefallen ohne ein Rennen. Und so war das letztendlich am Ende der Saison das Gefühl einer normalen Saison. Man hat irgendwie ein Rennen im September gemacht. Und danach geht man 2, 3 Wochen in eine Ruhephase und dann beginnt der Aufbau neu. Also deswegen, gerade für den Kopf war das unheimlich viel wert. Und natürlich auch die Erfahrung, die ich gemacht habe, einfach schon mal eine Langdistanz gemacht zu haben. Davon habe ich, glaube ich, auch profitiert. Nochmal zu dem Rennen. Ich glaube, weil du ja auch das jetzt so gesagt hast, ich glaube sogar jetzt, nachdem ich jetzt dieses Jahr eine zweite Langdistanz gemacht habe, dass die letztes Jahr rein von meiner Performance an dem Tag besser war. Das weiß ich auch jetzt erst zu schätzen. Also ich glaube, gut, ich habe, glaube ich, dieses Jahr ein anderes Potenzial als letztes Jahr. Also ich habe da mich auch wirklich noch mal weiterentwickeln können. was vielleicht auch an dem Rennen lag letztes Jahr. Aber an dem Tag, gemessen an der Leistungsfähigkeit, die ich habe, würde ich im Nachhinein sagen, war das Rennen in Tallinn besser. Und das ist mehr nach Plan gelaufen, auf jeden Fall. Das zeigt halt manchmal, dass das irgendwie, ja, es geht halt dann doch irgendwo, auf der einen Seite steht die eigene Performance, auf der anderen Seite steht das Ergebnis, was natürlich auch sehr, sehr von der Konkurrenz abhängig ist. Und man muss im Nachgang in so einem Rennen halt auch wissen, wonach beurteilt man das Ergebnis. Also ist es irgendwie, was steht im Mittelpunkt, die eigene Performance oder das, was dann bei rausgekommen ist auf der Ergebnisliste. Das ist, glaube ich, generell so ein bisschen schwierig, da den Weg zu finden. Ja, aber im Nachhinein mit so ein bisschen Abstand kann man das dann auch irgendwo objektiver einordnen. Ja, das ist, glaube ich, eigentlich immer so ein bisschen das zweischneidige Schwert. Man setzt natürlich was im Ziel, aber eigentlich bin ich immer der Meinung, man sollte seine Leistung an dem Tag beurteilen, weil man kann natürlich ein Ziel haben, aber wenn die Leistung gerade an dem Tag wegen irgendwas nicht passt, dann ist es natürlich auch ein super Ergebnis, auch einfach durchgekommen zu sein vielleicht. Ja, und klar, gerade auf der Langdistanz ist das ja auch alles extrem schwierig zu planen. Da kann ja jederzeit was passieren. Im Vorfeld. Ist ja Ewigkeiten unterwegs. Mal so eine generelle Frage, wie hast du das denn im Training gemacht, gerade so auf Bezug im Schwimmen, weil das ist ja gerade 2020 nicht so leicht gewesen. Jetzt muss ich mich ein bisschen, man verliert ja die Erinnerung so ein bisschen dran. Ich weiß gar nicht mehr genau, bis wann die Bäder zu hatten, aber meine erste Schwimmeinheit 2020, also nach dem Lockdown, war sicherlich im Freiwasser. Ich bin zwar nicht so früh ins Wasser gegangen wie manch anderer, auch auf das Drängen meines Trainers hin, der da wirklich auch einen Riegel vorgeschoben hat und gesagt hat, also an all seine Athleten, dass wir uns doch an diesen bescheuerten Aktionen da im Februar in die 8 Grad warme Wasser uns zu stürzen, ein bisschen nicht beteiligen sollen. Da habe ich mich auch dran gehalten, habe sehr konsequent im Februar, März, April mein Zugseiltraining gemacht oder sagen wir mal, mich da durchgequält, 2-3 Mal die Woche. Ich glaube aber im Nachhinein, dass das unheimlich viel gebracht hat, zumindest um den Wiedereinstieg dann leichter zu machen. Natürlich kannst du das Schwimmen nicht ersetzen, aber das macht den Wiedereinstieg doch, glaube ich, deutlich leichter. Und ich war dann doch überrascht, als man dann, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht mehr genau, im Mai, Ende April, Anfang Mai wieder ins Wasser gegangen ist, fiel mir das relativ leicht, da relativ schnell wieder auf ein einigermaßen gutes Niveau zu kommen. Komischerweise habe ich dieses Jahr den Eindruck, dass ich mehr gelitten habe unter diesem Schwimmausfall, weil ich irgendwie dieses Jahr das Gefühl hatte, ich bin zwar auf eine einigermaßen solide Schwimmleistung gekommen, aber irgendwie hatte ich mich dieses Jahr immer so ein bisschen limitiert gefühlt, da über ein gewisses Niveau hinauszukommen. Also jetzt bei meinen 70,3 oder Halbdistanzen, die ich dieses Jahr gemacht habe, mit denen ich eigentlich durch die Bank weg alle sehr, sehr zufrieden war, habe ich mich irgendwie dann immer so bei so einem Tempo, also 27 Minuten, 28 Minuten aus dem Wasser gekommen, wo ich denke, ja, bin ich jetzt nicht ganz unzufrieden mit, bin ich aber auch nicht richtig zufrieden mit. Und es hat sich immer auf so einem Niveau eingependelt, wo ich den Eindruck habe, ja, irgendwie müsste mehr gehen. Und da habe ich dieses Jahr mehr den Eindruck, dass ich so ein bisschen limitiert bin, jetzt vielleicht in der Summe der 2 Jahre, in der ich nicht so viel geschwommen bin oder immer mal wieder längere Ausfälle hatte. Aber im Jahr 2020, gemessen daran, wie lange man gar nicht geschwommen ist, fiel mir der Einstieg erstmal gar nicht so schwer, muss ich sagen. Und dieses Jahr, obwohl ich dieses Jahr eigentlich das Glück hatte, dass ich zumindest ab Mitte Januar, Ende Januar, zumindest 2 Mal die Woche für 1 Stunde ins Wasser konnte, auch in der Phase, wo die Bäder noch zu waren, zusammen mit der Regionalligamannschaft der Frauen vom Triathlon-Team Gießen, hatten wir da die Möglichkeit, 2 Mal die Woche auch während des Lockdowns schwimmen gehen zu können. Das heißt, ich hatte eigentlich gar nicht so einen langen Ausfall, aber ja, wie gesagt, das war jetzt so mein Gefühl, dass ich dann in der Summe der 2 Jahre einfach mit doch limitierten Schwimmumfängen dann jetzt gemerkt habe, okay, ich bräuchte jetzt einfach auch mal wieder ein Jahr mit mehr Kilometern im Wasser, um da nochmal einen Schritt nach vorne zu machen. Was sicherlich auch daran liegt, dass das Schwimmen generell nicht meine beste Disziplin ist und dass ich eigentlich eher mal eine intensivierte Schwimmphase bräuchte, um da vielleicht auch noch mal ein bisschen besser zu werden. Ja, aber genau. Was das vielleicht gebracht hat, das kann ich noch dazu sagen, was vielleicht ein positiver Aspekt war, dass ich mich mal wieder richtig aufs Schwimmtraining gefreut habe. Sonst ist es doch tendenziell von den drei Disziplinen am meisten so das notwendige Übel. Also, ja, am ehesten. Aber wenn man 2 Monate mal gar nicht schwimmen konnte, dann hatte man, also so ging es mir zumindest mal wieder richtig Lust, ins Wasser zu springen. Und das war vielleicht mal eine ganz schöne Erfahrung, dass einem das dann doch fehlt, wenn man es nicht machen kann. Auch wenn man es sonst manchmal verflucht. Ja, dein Saisonauftakt 2021 war ja dann beim, ja, einem historischen Rennen, würde ich mal sagen, oder? Also Beschütten. Hätte sein sollen, ja, leider war es das ja nicht. Also Buschütten wurde ja auch dann letztendlich abgesagt. Das war für mich so ein erster ja, Tiefpunkt dieses Jahr. Also die in Buschütten hatten ja relativ früh kommuniziert, dass sie da ein Rennen machen wollen und dass sie das auch möglichst durchziehen wollen, auch unter den Corona-Bedingungen, und haben dann ein Elite-Starterfeld präsentiert mit, ich glaube, 20 Startern. Und ich war Teil der 20 Starter, wo ich unheimlich glücklich war, als ich gesehen habe, was dort für Namen am Start waren, dass ich da die Ehre bekommen habe, eine der Plätze zu bekommen. Da war ich wirklich richtig heiß, und das hat mir da so im Februar, März, als das bekannt gegeben wurde, auch richtig einen Schub gegeben im Training, zu wissen dort. Und ich war auch mir ganz sicher, dass das Rennen stattfindet. Also ich dachte, die ziehen das durch. Auf jeden Fall für das Elite-Starterfeld ziehen sie es durch, weil ich meine, eigentlich, selbst im Mai, da war natürlich die Situation Covid-bedingt noch nicht so gut bei uns, aber ich dachte, ein Rennen mit 20 Leuten, das hätte man ja durchziehen können, sage ich jetzt mal so zumindest. Es ist wahrscheinlich letztendlich nicht rentabel gewesen für den Veranstalter, aber da war ich von ausgegangen, und dann haben sie es ja doch relativ kurzfristig dann abgesagt, und deswegen hat meine Saison leider nicht mit Buschütten begonnen, wäre aber sicherlich extrem, extrem cool Ja, geworden. ich. Und dann, Ja, erzähl, erzähl. ja, und letztendlich war dann mein erstes Rennen St. Genau. Pölten. Ja, weil ich wollte gerade Ja. eigentlich so ein bisschen Bogen spannen, von wegen mal das Starterfeld ein bisschen aufzählen mit Florian Angert, Andreas Böcherer, Maurice Clavel, Nils Frommold, Frederik Funk, Franz Löschke ist auch hier, Andreas Rehlert. Aber leider, wie du sagst, ist es dann ja ausgefallen. Ja, ich glaube, ich wäre der Einzige ohne Profilizenz gewesen, der dort gestartet wäre. Das wäre natürlich wirklich für mich eine große Ehre gewesen und irgendwie einen extremen Ansporn, da vielleicht doch den einen oder anderen hinter mir zu lassen, aber es Ja, sollte nicht leider sein. nicht. Ja, dann Sandpölten, genau. Das war dein 70,3, Genau. ne? Ja. Also ich muss sagen, letztendlich jetzt habe ich also die Rennen, die ich letztendlich in diesem Jahr gemacht habe, keines war geplant. Also keines war am Anfang geplant. Also als ich mich letztes Jahr im Herbst hingesetzt hat und überlegt habe, was ich für Rennen mache und mich angemeldet habe für verschiedene Rennen, keines dieser Rennen ist es geworden. Also da waren auf jeden Fall, wo ich mich frühzeitig für angemeldet habe, war 73 Kraichgau und Ironman Thun in der Schweiz. Das sollte das Rennen werden, wo ich mich für Hawaii qualifiziere. Beide wurden abgesagt oder verschoben. Und ich habe quasi die gesamte Saison mehr oder weniger spontan andere Rennen mir raussuchen müssen. Und das erste war St. Pölten. Das habe ich mich relativ kurz nachdem Kraichgau abgesagt wurde, habe ich mich dafür angemeldet, weil man von dort auch gehört hat, dass die gesagt haben, also wir setzen alles dran, das Rennen auszutragen. War natürlich sehr vage zu dem Zeitpunkt, wo die Aussage getroffen wurde, aber ich habe gesagt, okay, muss jetzt irgendwie, man musste ja irgendwo auch immer Risiko gehen und sich für Rennen anmelden, gerade in dieser Phase der Saison, auch wenn das irgendwie vage war, ob es dann letztendlich geht. Und aber gerade St. Pölten war eine absolute Bereicherung, dieses Rennen quasi spontan in den Rennplan aufzunehmen, weil das war wirklich ein ganz tolles Rennen für mich, vielleicht sogar jetzt im Nachhinein das schönste Rennen der Saison, unheimlich tolle Veranstaltung und vielleicht auch meine beste Performance in diesem Jahr. Ich Ja, bin Zweiter. das war auch so Ja. ein Ding mit Instagram. Da habe ich nämlich auch so Instagram aufgemacht, und da habe ich deinen Bericht da mal durchgelesen. Und dann sehe ich so Dritter overall, fand ich, also das dachte ich, wow, also jetzt geht's ab, habe ich gedacht. Ja, das war für mich auch irgendwie eine tolle Erfahrung. So ist, wenn man jetzt mal das Rennen in Tallinn außen vor nimmt, hatte ich ja, ist es ja quasi 2 Jahre her gewesen, dass man eine richtige Wettkampfsaison hatte, auch 2 Jahre quasi die letzte Halbdistanz her. Und gerade in diesem Rennen in St. Pölten habe ich dann auch wirklich gesehen, was ich für einen Sprung leistungsmäßig gemacht habe von vor 2 Jahren. Und vor 2 Jahren wäre es sicherlich noch nicht für mich im Bereich des Denkbaren gewesen, bei so einem großen Rennen quasi ganz, ganz vorne unter den Amateuren zu landen. Und das habe ich jetzt dann auch in Westfriesland, wo ich am letzten Wochenende gestartet bin, hat sich das irgendwie auch nochmal bestätigt. Da bin ich Vierter insgesamt geworden. Also, dass ich quasi inzwischen auf einem Niveau bin, wo ich bei jedem 70-3-Challenge unter den Amateuren quasi ganz vorne mitmischen kann. Und war in St. Pölten, wie gesagt, das erste Mal die Erfahrung. Das war irgendwie einfach toll zu sehen für mich und hat mich sehr motiviert. Und auch im Vorfeld war für mich, weil es war ein extrem großes Profi-Startfeld dort am Start mit, ich glaube, über 100 Profis, Frauen und Männer zusammen. Und die sind, glaube ich, 10, 15 Minuten vor uns gestartet. Also ist man natürlich nicht im identischen Rennen, aber man kann sich vergleichen. Und das war vorher für mich einfach auch ganz klar ein Ziel da, mich irgendwie auch irgendwo einzuordnen. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Ich weiß es jetzt nicht mehr auf dem Platz genau, aber ich hätte mich im Profifeld auch ziemlich im Mittelfeld platziert, also von den 100 Startern mehr oder weniger im Mittelfeld. Also wie gesagt, ich will jetzt nicht lügen, will keine Platzierung sagen, aber so in dieser Größenordnung. Und das war für mich doch auch irgendwie ja eine sehr erfreuliche Information, dass ich auch dort irgendwo konkurrenzfähig wäre. Wie gesagt, man muss das auch in Anführungsstrichen setzen, weil man ist nicht im identischen Rennen, ist klar. Aber gut, ich meine, eigentlich hat man ja eher Nachteile, wenn man dahinter startet und nicht in dieser Renndynamik drin ist, Genau, wie die Profis vorne. Und genau. Und es, wie gesagt, ist, und auch das nochmal, es war also jeder Zuhörer auch, der noch nicht dort war und mal dorthin will, kann ich das nur empfehlen. Es ist eine wirklich grandiose Strecke. Das Schwimmen war ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sehr kalt, aber eigentlich auch was Besonderes durch Schwimmen in zwei verschiedenen Seen mit Landgang in der Mitte. Und die Radstrecke fantastisch. Also, das muss ich sagen, das war wirklich toll und auch 100% nach meinem Geschmack. Die ersten 30 Kilometer Autobahn, das ist ja auch was Besonderes auf einer komplett gesperrten Autobahn. Dann zwei sehr, sehr schöne Anstiege. Und dann auch nochmal ein zweites Flachpassage zwischen den beiden Anstiegen, einer breiten Bundesstraße entlang von so einem Fluss durch die Wachau. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Strecke. Und ja, und dann noch so ein gewisses Highlight war für mich, die Profi-Frauen sind 10 Minuten vor uns gestartet und pünktlich in der zweiten Wechselzone habe ich die Anna Haug eingeholt, also die 10 Minuten quasi zugefahren und bin dann also die komplette erste Runde gemeinsam mit ihr gelaufen, also wirklich komplett gemeinsam mit ihr gelaufen. Das war für mich ganz cool, weil ich dadurch immer ein bisschen was von dem Applaus von der Anna Haug abbekommen habe, weil wenn man da, sie war zu dem Zeitpunkt Zweite und wenn man durch den Ort geht und ich war immer quasi im Schlepptau, hatte man natürlich mehr Aufmerksamkeit, auch wenn die Aufmerksamkeit nicht mehr gegolten hat und auch die Aufmerksamkeit eines Begleitfahrzeuges und Kamerateams und gut, auf der zweiten Runde musste ich sie dann etwas ziehen lassen und sie hat dann letztendlich auch noch das Frauenrennen gewonnen. Aber das war auch eine super Erfahrung und das war auch was, was ich mir noch vor 2 Jahren nicht zugetraut hätte, mit einer Anna Haug, wahrscheinlich der besten Läuferin im Frauenprofifeld, da fast die gesamte Halbmarathonstrecke mitzulaufen. Ja, war eine Ja, coole Erfahrung. dazu wollte ich auch noch eine Frage stellen, denn wenn du jetzt gerade schon sagst, du bist mit Anna Haug gelaufen, korrigiere mich, aber du bist an dem Tag auch deine Bestzeit im Halbmarathon gelaufen, ja? Ja, 1:17, glaube ich, bin ich Mhm. gelaufen. Ja. Ja, also Mein hat dir Anna Haug auch da ein bisschen geholfen, sagen wir mal. Ja, auf jeden Fall. Gut, sie hat mich auch ein bisschen dazu verleitet, vielleicht zu schnell Ja. loszulaufen, aber ich bin dann auch auf der zweiten Runde nicht völlig eingegangen. Ich habe zwar nicht mehr dieses 3:30er-Tempo von ihr weiterlaufen können, aber ja, also ich glaube, insgesamt habe ich davon profitiert, auf jeden Fall. Ja, mal ganz persönliche Frage. Hast du dir im Wechselzelt gedacht, ich probiere einfach mal dran zu bleiben oder dachtest du einfach, ich laufe immer mein Rennen? Ja, also in der Wechselzone habe ich es tatsächlich noch gar nicht so richtig mitbekommen. Sie hatte damals auch eine Zeitstrafe bekommen Okay. von einer Minute. Also sie saß dann da scheinbar. Wie gesagt, ich habe das nicht so richtig mitbekommen, weil ich doch mit meinem eigenen Wechsel beschäftigt war. Und ich bin dann ein paar Sekunden vor ihr aus der Wechselzone gegangen, bevor sie ihre Zeitstrafe, ihre eine Minute dann abgesessen hatte. Das heißt, ich war erstmal vor ihr und dann habe ich so nach 300, 400, 500 Metern gemerkt, dass von hinten jemand kommt und irgendwie auch mit Begleitung und Motorrädern und Fahrrad. Und dann habe ich das relativ schnell gecheckt, dass sie das ist. Und dann dachte ich mir so, ja, vielleicht kannst du ja mal kurz mitlaufen, wenn sie kommt, um so ein bisschen auch mal im Fernsehen zu sein. Und gut, ich habe die Bilder im Kopf von irgendwelchen Age-Groupern in Ironie Frankfurt, die dann Frankfurt. überrundet werden und dann auf Teufel komm raus da probieren, ranzubleiben. Das ist natürlich, macht ja nicht so viel Sinn. Aber ich dachte, gut, so einen großen Tempoüberschuss wird sie nicht haben. Wenn du da mal 500 Meter mitläufst, wird das dir jetzt auch dein Rennen nicht kaputt machen. Aber dann hat es erstmal schon mal extrem lang gedauert, bis sie überhaupt drangekommen ist. Also die hat bestimmt dann 1, 2 Kilometer gedauert, bis sie dann letztendlich überhaupt an mich rangelaufen ist. Also dachte ich, naja gut, das kann vielleicht schon gehen. Und dann ist sie auch erstmal relativ lang hinter mir geblieben. Also ist Aber dann direkt hinter dir, direkt also hinter mir, ja. Also okay. bestimmt 1, 2 Kilometer dann direkt hinter mir geblieben, hat das scheinbar vielleicht auch. Ja, dann doch den Windschatten genossen. Dann habe ich aber so ein bisschen auch gemerkt, dass ich manchmal, der Kurs war recht winkelig dann auch in allen manchen Abschnitten, links, rechts und mal kurzes Stück steil bergab. Und da habe ich so gemerkt, dass wir uns mal auch ein bisschen, ich wollte irgendwie nicht auch nicht das Rennen verfälschen und nicht irgendwie, sie ist ja dann doch irgendwie kein, sag ich mal, in Anführungsstrichen normaler Konkurrent, sondern irgendwie wollte ich ihr da auch nicht in keins, also wollte ich irgendwie die Gefahr aus dem Weg gehen, da sie irgendwo mal irgendwo zu behindern oder so, Ja. und habe sie dann eher vorbeilaufen lassen oder immer mal so ein bisschen neben mir und habe da ein bisschen Abstand auch gehalten. Hast du mal Hallo gesagt? Ja, ich habe tatsächlich auch Hallo gesagt, aber sie hat das nicht erwidert. Okay, vielleicht war sie Sie gerade im Tunnel. war noch im Aber Tunnel und ja. ja, was ich so dachte, war, also ich glaube, in dem Moment wäre ich so überfordert, weil ich wollte nämlich auch gar nicht sie irgendwie in ihrem Rhythmus stören oder so und hätte mich eher als Klotz am Bein gesehen, aber wenn sie selber dann so an dir dran bleibt, das ist Genau, natürlich das dann, waren die zwei Gründe ja. für mich. Also wie gesagt, ich wollte da auch jetzt, wie gesagt, nicht so ein störender Hindernis, ja. Hindernis sein, der einfach mal eine Minute im Kamerabild laufen will. Aber erstens, wie gesagt, als ich gemerkt habe, dass sie erstmal hinter mir geblieben ist, scheint das ja für sie in dem Moment keine irgendwie Hindernis gewesen zu sein. Und wir sind dann halt auch wirklich mehr oder weniger identisches Tempo gelaufen. Das heißt, es ist ja auch nicht so gewesen, dass ich einfach nur auf Teufel komm raus da dran geblieben bin, um in der Kamera zu sein, sondern wir sind halt dann wirklich auch halt zufällig genau zeitgleich auf die Strecke gegangen und sind irgendwie auch das identische Tempo angegangen. Und das hat auch gut gepasst. Und ich glaube, dass ich sie dann auch nicht behindert habe und bin dann ja, wie gesagt, dann neben sie gegangen und dann danach auch hinter sie. Und ja, gut, ich wäre gerne dann auch bis ganz zum Ende dran geblieben. Das ist mir dann leider nicht vergönnt gewesen, weil sie dann, glaube ich, auch eingangs der zweiten Runde nochmal angezogen hatte, weil sie ein bisschen Rückstand hatte auf die, wer hatte damals geführt, die, na, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen. Ja, und hat dann das Tempo dann doch noch, dass die Lücke doch noch zulaufen wollen und das wurde mir dann zum Verhängnis. Noch eine Frage zu dem Rennen. Hast du das realisiert, auf welchem Platz du ungefähr bist, oder hast du das erst im Ziel gesagt bekommen? Ich bin damals zusammen mit meiner Mama dahin gefahren, die hat mich begleitet und auch während des Rennens mit Informationen versorgt. Und ich bin vom Radfahren gekommen und ich mache auch immer irgendwie vorher mit meinen Begleitern aus, was sie mir irgendwie zu sagen haben. Und die erste Information irgendwie die Platzierung in der Altersklasse ist, weil ich auch, glaube ich, damals gar nicht so unbedingt also das Gesamt Amateurfeld im Blick hatte, sondern doch irgendwie meine Altersklasse. Und dann sagte sie, du bist Zweiter in der Altersklasse. Und dann habe ich nochmal nachgefragt, und Gesamt? Da hat sie gesagt, Zweiter. Und dann dachte ich so, glaube ich jetzt nicht. Irgendwas verwechselt sie bestimmt so. Und dann habe ich beim Laufen nochmal so gefragt, ja, welcher Platz Zweiter und welcher Gesamtplatz Zweiter? Und dann dachte ich so, ach, das verwechselt sie doch jetzt. Jetzt sag mir doch mal den Gesamtplatz. Weil ich nicht gedacht hätte, dass das der identische ist, aber ja, genau. Also ich bin dann, hat mich dann noch einer im Gesamtfeld überlaufen, sodass ich dann letztendlich Dritter Gesamt wurde und Zweiter Altersklasse. Genau, ja. Ja, sehr cool. War ja sehr, sehr aufregend. Übrigens, Immogen Zürich Genau, war, ja, also nochmal ja. das nachzureichen, Ja, und Anna Haug war hat sie ja, ganz. glaube ich, so wirklich ein paar hundert Meter vom Ziel dann erst geholt. Ja. Ja. Ja, also wenn man das jetzt so hört, Boschütten eingeladen, Sampölten, Dritter insgesamt, und dann kam ja so das, ich würde mal sagen, du sagtest ja, Sampölten war, glaube ich, das schönste Rennen diese Saison, aber ich glaube, in Polen beim Ironman in Gdynia, ja, hat sich dein Traum erfüllt, oder? Ja, ich habe nochmal, um's komplett zu machen, ich habe dann auf der Heimfahrt von St. Pölten, weil ich da irgendwie dann so angefixt war und so motiviert war, mich noch für ein zweites Rennen in Österreich angemeldet, habe dann noch Ironman Walchsee gemacht, Okay. Challenge Walchsee, auch Halbdistanz, war ein bisschen schade im Nachhinein, weil das war auch die Halbdistanz-Europameisterschaft, wurde auch im Rahmen dieses Rennens ausgetragen. Da war ich dann leider zu spät. Also da war die Anmeldefrist dafür schon abgelaufen. War ein bisschen ärgerlich, weil ich im Nachhinein mit meiner Zeit auch in der Europameisterschaftswertung Zweiter oder Dritter geworden wäre. Das konnte ich dann eben nicht werden, weil ich einfach nicht dafür gemeldet war. War aber auch nochmal ein schönes Rennen. Super schön auch im Walchsee. Die Strecke war jetzt zwar nicht 100% meine, aber von der Kulisse her ein tolles Rennen und war so die letzte Vorbereitung für Polen. Und Polen, wie gesagt, ich hatte ja ursprünglich nicht Polen geplant, Ironman, sondern Ironman Thun in der Schweiz. Der sollte Anfang Juli sein, wurde dann leider im Mai, glaube ich, verschoben auf September. Und das war dann für mich die Entscheidung, vor der ich stand. Ob ich das mache im September. Der einzige Haken daran war, das hat sich im Nachhinein zwar alles als nicht relevant herausgestellt, dass das Rennen im September natürlich nicht mehr für dieses Jahr die Hawaii-Quali war, sondern für 2022. Und wie ich das ja eingangs gesagt habe, war mein lang ersehntes Ziel, 2021 in Kona zu sein, eben auch wegen dem letzten Jahr, dass ich in dieser Altersklasse 18 bis 24 bin und auch wegen der Planung, die ich bezüglich meines Studiums gemacht habe und so weiter. Deswegen habe ich mich entschieden, ich mache nicht die Schweiz und melde mich für ein anderes Rennen, was zu dem Zeitpunkt noch im Qualifikationszeitraum für dieses Jahr war. Und da waren ein paar zur Auswahl. Also zum damaligen Zeitpunkt war zur Auswahl Polen, Finnland und ja, weiß ich gar nicht mehr. Letztendlich ist die Wahl auf Polen dann gefallen, weil es mit dem Auto zu erreichen ist und weil wir irgendwie auch gedacht haben, ist vielleicht noch eins der realistischsten Rennen, dass es auch wirklich dann stattfindet, weil in Polen die Corona-Zahlen zu dem Zeitpunkt schon sehr gut waren. Genau, und deswegen ist es Polen geworden. Für mich war die Saison bis Walchsee richtig sehr, sehr gut gelaufen und ich hatte eigentlich auch wirklich voll, also das Selbstbewusstsein, ein gutes Rennen machen zu können, weil ich wusste, die Form ist 100% da. Mein Trainer hat mir auch immer versichert, dass er aus seiner Sicht mein Potenzial auf der Langdistanz noch höher einschätzt, weil das Training auch einfach darauf ausgerichtet war. Und komischerweise hat gerade dann in diesem Zeitpunkt nach Walchsee, wo dann die letzte Trainingsphase begonnen hat für den Ironman, bei mir mental so ein bisschen was, ja, die mentale Seite so ein bisschen gestreikt. Und irgendwie, ich kann mir das im Nachhinein auch nicht so richtig oder weiß nicht genau, woran es lag. Weil ich das auch noch nicht so oft hatte, dass ich wirklich so mental Motivationsprobleme hatte. Aber das war keine leichte Zeit für mich zwischen Walchsee und Polen. Das hat angefangen mal mit so einer, ich würde im Nachhinein sagen, ganz normalen 1, 2, 3 Tagen, wo das Training nicht so gut lief, weil man halt irgendwie dann doch mal müde war und doch vielleicht noch mal einen Tag mehr Regeneration nach den Halbdistanzen gebraucht hätte. Und dann fingen so ein paar Kopfspiele an und Zweifel an der eigenen Leistungsfähigkeit und irgendwo auch mal der ein oder andere Tag, wo ich schlichtweg keine Lust hatte auf das Training. Und gerade dann standen die wirklich langen Einheiten an, also mal eine 5,5 Stunden Einheit auf dem Rad mit Koppeln, wo ich mich sonst eigentlich immer gerade auf diese Einheiten besonders freue und die mir dann oft am leichtesten fallen, weil ich dann top motiviert bin für solche außergewöhnliche Einheiten. Und das war gerade in dieser Phase dann überhaupt nicht der Fall. Und habe dann die ein oder andere Nacht schlecht geschlafen und so weiter und so fort. Und hatte ein bisschen parallelen Stress auch noch mit der Uni, wo ich was zu erledigen hatte und ein bisschen mehr für meine Doktorarbeit zu machen hatte. Kam einfach viel zusammen. Und in den Wochen bis Polen war ganz klar, ich selbst mein größter Gegner. Und eine Situation, die ich, wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass ich das schon mal hatte. Ich mache ja, obwohl ich ja, muss man ja noch relativ jung bin mit 24, auch gerade für Langdistanz und so weiter, mache ich ja doch schon auch seit einigen Jahren Triathlon, also doch seit 12 Jahre, ja, eigentlich oder? 10 Jahren jetzt, genau, ja. Also von meinem ersten Triathlon angerechnet sind es 12, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich seitdem wirklich, also, aber mindestens die letzten 9 Jahre mache ich es doch mit einer gewissen Konsequenz. Und in der Zeit hatte ich sowas noch nicht und das war einfach eine neue Situation für mich. Und ja, das sind ja so Sachen, die man dann von außen nicht so sieht und das man auch gerade im Vorfeld nicht so kommuniziert, aber das war recht schwierig für mich. Ich habe dann auch mal sogar, das war so ein bisschen die Notbremse von meinem Trainer, das wäre dann 3 Wochen vorm Ironman mal, hat er mir mal tatsächlich eine 4 Tage komplett trainingsfrei verordnet. Muss man auch erstmal dann irgendwie hinkriegen. In der Woche waren irgendwie fast 30 Stunden Training geplant und dann ist auf einmal gar nichts. Was er einfach auch geplant hat, um dass ich einfach nochmal eine Möglichkeit habe, auch nochmal wirklich auf Null zurückzusetzen, nochmal neue Motivation zu tanken, weil wir beide wussten, an der Form liegt es nicht. Selbst wenn ich jetzt 3, 4 Tage nicht trainiere, die Form ist da, um einen richtig guten Ironman zu machen. Aber wenn das Mentale nicht mitspielt und wenn man dann irgendwie in einige Nächte wenig Schlaf abbekommt und so weiter, dann läuft es halt trotzdem nicht. Und ich bin froh, dass ich dann irgendwie dann doch noch die Kurve bekommen habe in den Wochen davor und dann letztendlich auch positiv und mit voller Motivation an der Startlinie stand. Aber sicherlich hat mich das Körner gekostet. Und eine Rolle hat sicherlich auch gespielt, dass für mich dieses Ziel und dieser Wille, mich für Hawaii zu qualifizieren, einfach zu sehr im Mittelpunkt stand. Und dass ich in meinem Kopf auch zu sehr war. Letztendlich ist das für mich erfolgreich, wenn ich mir den Slot hole und wenn ich mir nicht hole, ist es nicht erfolgreich gewesen, egal wie die Performance war. Da hat mir einfach die nötige Gelassenheit gefehlt in vielerlei Hinsicht und zum Glück, wie gesagt, habe ich da die Kurve bekommen und zum Glück ist Polen auch dann hat das auch geendet mit dem Ziel, was ich hatte, aber das war wirklich auch, glaube ich, jetzt eine Situation, aus der ich für die Zukunft habe was lernen können und hoffentlich da auch nächstes Jahr in so einer Situation mit mehr Gelassenheit rangehen. Ja. Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe dir gerade sehr gerne zugehört, weil es ist halt auch nicht immer wie bei Instagram hier Foto, Foto, Foto, alles toll, alles toll, alles toll, sondern es gibt halt auch gerade diese Zeiten, wo man dann auch vielleicht auch gar nicht weiß, woran es liegt. Und da muss man sich auch irgendwie rauskämpfen und vielleicht auch der persönliche Druck, den man sich dann macht, weil man etwas unbedingt haben will oder erreichen möchte. Und ja, also es ist, ich habe das vor kurzem auch gemerkt, wir hatten ja im Vorfeld immer wieder mal Kontakt und da hatte ich dir auch geschrieben, dass wir dann am Gardasee sind. Und diese Woche, wir waren nur eine Woche da, aber diese Woche und komplett alles runterfahren, auch keine Nachrichten oder so beantwortet oder nur die sein mussten. Und ich kam zurück und ich hatte so viel neue Energie und Elan und ich glaube, da auch ein großes Chapeau an deinen Trainer, dass er da genau richtig gehandelt hat, glaube ich, auch mal zu sagen, so jetzt müssen wir erstmal rausnehmen, damit du das mal wieder vielleicht vom Kopf her. Ja, wieder richtig eingenordet wirst, sag ich es mal, und dass du auch mal diese nötige Gelassenheit wieder reinkriegst. Ja, aber ich meine, es heißt immer so, dass der Kopf so wichtig ist und dass die mentale Frische auch so einen großen Einfluss auf das Wettkampfergebnis hat. Und irgendwie, man denkt immer, ja, klar, aber so richtig ist es im eigenen Bewusstsein dann doch nicht. Und das lernt man dann erst, wenn man dann doch mal auch so eine Situation Ich glaube, gehabt es hat. könnte auch ein bisschen was daran gelegen haben, dass das Ziel, was du dir ja mal irgendwann gesetzt hast, vor vielen, vielen Jahren, jetzt auf einmal so greifbar nah war. Und da vielleicht auch so, ja, weil vorher macht man es einfach so. Ja, also ich habe ja auch schon öfters hier im Podcast darüber gesprochen, dass ich ja meinen Marathon unter 3 Stunden schaffen wollte. Und das ging ja über 7 Jahre, bis ich es ausgesprochen habe und ja, dann geschafft hatte. Aber so die ersten Marathons waren ja Nee, es ging 5 Jahre und es waren 7 Marathons, genau. Und die ersten Marathons waren einfach, ja, mach einfach. Gell. Die Zeiten werden sich dann also schon anpassen und so. Hatte ja dann, und dann hatte ich ja dann angefangen, mein Haus zu bauen und beziehungsweise war so in Planung und es hieß sozusagen, im April ist dann der Spatenstich, also müsste ich sozusagen, ja genau, ein Jahr davor in Hamburg war das dann, habe ich gesagt, jetzt muss die Zeit fallen oder ich habe einfach keine Zeit mehr, so viel zu trainieren und habe dann auch alles auf die Karte gesetzt und so körperlich oder geistig frisch kam ich da auch nicht an den Start. Also das war dann sehr, sehr viel Aufregung auch und entweder jetzt oder es wird halt wahrscheinlich erstmal gar nicht passieren, weil ja, siehst du ja bis jetzt, was da gut, die Situation konnte ich ja nicht voraussehen, aber es war ja dann schon, ja, wie gesagt, ich habe ja jetzt hier immer wieder zu tun und ich komme gar nicht so richtig in einen richtigen Trainings, ja, Alltag, sage ich jetzt mal, sondern ich kann immer nur mal hier und da trainieren, jetzt ist wieder was anderes am Haus zu machen. Es ist halt, ja, also da, Ja, aber genau das, was du beschreibst, war genau. halt bei mir auch, dass in meinem Kopf das doch zu sehr war, es muss dieses Jahr klappen, aus verschiedenen Gründen, die vielleicht alle auch gar nicht so begründet sind, aber das war in meinem Kopf so, das muss dieses Jahr klappen, und das soll dieses Jahr klappen, und das war das Grundproblem. Und dann kommen halt andere Dinge dazu, dass man sich mal einen Tag irgendwie nicht so gut fühlt, was im normalen Trainingsjahr ja immer mal vorkommt. Und wenn man sich irgendwann im Januar mal einen Tag nicht so gut fühlt, ja, dann ist es halt so, das nimmt man überhaupt gar nicht wahr meist. Aber wenn man dann 3 Wochen vor dem Rennen steht, was irgendwie in dem eigenen Kopf über alles oder nichts entscheidet, dann legt man dann, also dann interpretiert man dann das alles über und dann beginnt dann da so eine Genau. Spirale, die Ja, ja, sich genau, ins diese Negative Spirale, entwickelt. gell, und dann kommt noch was im Privatleben dazu und so, und das wird einfach immer schlimmer und schlimmer, gell. Dann denkt man, kommt man nie wieder raus. Aber lass uns doch mal auf das Rennen kommen, denn das war nämlich auch nicht so. Genau, ja, jetzt Das sind war. wir. Aber ich habe einfach gedacht, das würde der ganzen Situation Ja. nicht gerecht werden, wenn ich jetzt quasi über das Rennen rede und was dort passiert ist, weil im Nachhinein der eigentliche Ironman Nee. waren die drei Ja, nee, Wochen super. Das davor, war ja. echt auch sehr interessant. Was man ja auch gar nicht so weiß zwischen Rennen und Rennen. Siehst du ja, ich habe jetzt auch nur das, was ich im Internet und Ja. was ich bei dir auf Instagram gefunden habe. Und dazwischen ist halt ja, das Privatleben hier. Ja, ich habe mal vielleicht so einen nichtssagenden Satz im Post geschrieben, dass die letzten 3 Wochen nicht leicht waren und ich umso glücklicher bin. Das ist jetzt Gut, aber, ja, da genau, kann man was ja kann auch man nichts draus da lesen. großartig raten, Und so als ja, außenstehende Person, beziehungsweise auch der jetzt nicht, ja, kann alles eben. Mögliche sein. Ja, und Ja, das war eher so ein Dank auch an die Leute ja, in meinem direkten Umfeld, die mir da auch das geholfen war, haben, weil glaube ich, das ist sehr halt wichtig, klar, ja. bei in so einer Situation auch, da ist man wirklich auch sehr, sehr, ja, abhängig von den Menschen, die einen unterstützen. Und das ist auch, da merkt man, wie wichtig so ein Umfeld auch ist. Ja. Gut, Gut, jetzt sind Ironman wir. in Polen, das war dann halt auch nicht so ganz nach deinem Geschmack, sage ich mal, obwohl man dann sozusagen, wenn man so das Ergebnis sieht, kann man es gar nicht glauben, aber du hattest ja auch in deinem Post dazu geschrieben, dass das ja auch nicht alles so perfekt gelaufen ist, da du ja auch eine Reifenpanne hattest, glaube ich, gell? Ja, ich kann es Ja. kurz erzählen. Reifenpanne war es nicht. Es war eine ganz blöde Sache eigentlich. Schwimmen lief gut. Wie gesagt, ich habe es ja eben schon mal formuliert. Ich habe das Gefühl, dieses Jahr so ein bisschen eingemeißelt zu sein bei einer gewissen Schwimmperformance, die so okay ist. Und so war das auch dort. Aber ich bin da auch platzierungsmäßig gut aus dem Wasser gekommen. Ich glaube, unter den Top 10 des Gesamtrennens aus dem Wasser gekommen. Und bin das gesamte Rennen gemeinsam geschwommen mit meinem Hauptkonkurrenten für die Altersklasse oder zumindest der Person, die ich vorher als Hauptkonkurrent identifiziert habe in Belgier. Und das hat sich dann auch so bewahrheitet, dass es sich dann zwischen uns beiden entschieden hat. Und er ist kurz vor mir ins Wasser gegangen und ich habe ihn irgendwie nach 100, 200 Meter aufgeschwommen und wir sind die komplette Strecke nebeneinander geschwommen, zeitgleich aus dem Wasser gekommen. Und ich habe etwas schneller gewechselt, bin dann durch die Wechselzone raus, eine sehr, sehr lange Wechselzone. Hat schon in strömender Regen gewesen, aber das hatte erstmal keinen Einfluss. Auf jeden Fall lange Wechselzone über Kopfsteinpflaster. Und scheinbar beim Schieben des Rades über dieses Kopfsteinpflaster ist meine Kette runtergefallen. Und ich bin auf das Rad aufgesprungen und wollte in die Schuhe reingehen und habe gesehen, dass die Kette unten ist. Und wie man das dann ja doch manchmal so versucht und oft gelingt es ja auch mit so einem leichten Umdrehen der Kurbel, die Kette wieder drauf zu kriegen, ist genau das Gegenteilige passiert, nämlich die hat sich richtig verkeilt unten im Tretlager und hing komplett fest. Das hatte ich mit dem Rad ein einziges Mal letztes Jahr, als ich das Rad, glaube ich, zum ersten Mal draußen gefahren bin, dass mir auch in einer blöden Situation die Kette runtergefallen ist und scheinbar passiert's dann, kann es bei dem Rad passieren, dass es sich da im Tretlager verklemmt und nicht rauskommt. Und ich habe sofort realisiert, scheiße, das ist genau die Situation jetzt. Und bin sofort runter, habe versucht, mit aller Gewalt die Kette da irgendwie rauszukriegen. Ich wusste auch, es geht nur mit Gewalt, weil die hat sich da reingekeilt. Da muss versuchen, rauszureißen oder weiß ich nicht. Mir die kompletten Hände blutig aufgerissen, weil ich die Kette mit halt fest angepackt habe und irgendwie versucht habe, da rauszureißen. Lief mir das Blut in den Unterarm runter und ich habe innerhalb von kurzer Zeit realisiert, du hast keine Chance. Und dann probierst es dann noch ein, zwei Mal irgendwie mit einem kühlen Kopf und irgendwann merkst du aber, wenn die Situation aussichtslos ist, hier ist dein Rennen jetzt vorbei. Und das war natürlich in dem Moment für mich so, auch mit der Vorgeschichte, die ich hatte und mit dem Ziel, was ich hatte, und dann ist es bei Kilometer null auf dem Rad eventuell vorbei. Da war ich natürlich irgendwie, ich wollte noch mein Werkzeug rausholen von hinten, um da vielleicht mit irgendwie eine Möglichkeit zu haben, damit das irgendwie rauszubekommen. In dem Moment kam dann ein Streckenposten und hat mir gesagt, ich könnte hier unter der Absperrung durch 200 Meter den anderen Weg links reinlaufen. Da ist das Mechanikerzelt von den Tagen vor dem Rennen, wo Athleten nochmal ihr Rad mit letzten Problemen hinbringen können. Die wären da und da könnte ich hin. Ich habe gedacht, ob das jetzt hier erlaubt ist, dass ich hier von der Strecke runtergehe, aber es war ja ein offizieller Streckenposten. Ich hatte auch keine Option, also bin ich dann da hingerannt und die haben in aller Seelenruhe ihren Kaffee geschlürft und waren etwas überrascht davon, dass ein Athlet ankommt und ich habe halt das Problem geschildert. Dann haben sie erstmal das Rad gemütlich auf den Ständer eingespannt und haben sich das Problem angeguckt und ich halt etwas panisch ihnen dann versucht zu sagen, Es geht um Corona. es muss raus, ja. Und sie haben dann rumprobiert und haben gemeint, nee, sie würden das hier kaputt machen, die würden den Lack kaputt machen. Ich habe gesagt, ist mir völlig egal, macht das Rad kaputt, soll nur die Kette raus. Und ich will weiterfahren und dann meinten sie, nee, sie müssten die Kurbel abschrauben und ich in meiner Panik habe mir gedacht, nee, Kurbel abschrauben, das dauert mir viel zu lang und gut, ich muss auch dazu sagen, ich bin, was Radmechanik angeht, auch ein absoluter Null. Ich weiß nicht, dass es eigentlich, sie haben dann letztendlich die Kurbel abgeschraubt, das war auch die einzige Option, weil dann die Kette frei war und nicht mehr zwischen Kurbel und Tretlager verkeilt, konnten sie dann rausholen. Drauf machen, Kurbel wieder festschrauben. Das ging dann relativ schnell, als sie es dann so probiert haben. Genau, und dann konnte ich wieder auf die Strecke zurück. Aber im Nachhinein, es fühlt sich an wie 10 Minuten, es waren, glaube ich, vier. Okay. Das Ich war wollte schon noch. fragen, das hörte sich an, so nach einer halben Stunde oder so. Ja, ja, Gefühlt ja, war es eine ja. Stunde, gell? Es war. Also so wie ich das im Nachhinein dann mir angucken konnte, in meiner Aufzeichnung waren es vier irgendwas. Das ging eigentlich noch und ich habe auch, klar, ich meine, in dem Moment, du bist dann irgendwie nervös und ich habe das ja geschildert mit meinem Konkurrenten, der eigentlich gleich auf mit mir war, der ist natürlich dann direkt an mir vorbeigezogen, das habe ich ja noch mitbekommen. Da tickt natürlich deine innere Uhr und dann fährst du los und dann musst du dir natürlich irgendwie auch einreden, du darfst jetzt ja auch nicht auf den ersten 10 Kilometern jetzt hier versuchen, den Rückstand aufzufahren. Es bleibt ja 180 Kilometer Radfahren und ein verdammt langer Tag und an der eigentlichen Pacing-Strategie darf sich dadurch jetzt ja nichts ändern. Aber irgendwie funktioniert das ja dann doch nicht. Und da fing dann auch, glaube ich, schon das Problem auch im Nachhinein an. Ich bin dann letztendlich doch, obwohl ich mir eingeredet habe, bleib locker, bleib cool. Die ersten 30 Kilometer doch zu schnell angefahren, doch gleich in den Bereich gegangen, wo ich nicht reingehen wollte, auch wenn nur um ein paar Watt, aber das macht ja auf dem langen Tag einen großen Unterschied. Und gut, ich habe dann letztendlich meinen Konkurrenten in der Altersklasse nach, ich glaube, 45 Kilometern eingeholt gehabt, habe dann den Rückstand aufgeholt gehabt und habe dann auch danach nochmal einen deutlichen Vorsprung auf ihn ausbauen können. Ja, und aber du vergisst natürlich dieses Minus, was du auf der inneren Uhr hast, bis zum Ende des Rennens nicht. Und deswegen beeinflusst es doch das ganze Rennen, unabhängig von den 4 Minuten plus minus, die es gekostet hat. Ja, was ich auch noch dann vielleicht zu der Kurbel dazu sagen muss, und ich habe das ganze Rennen den Eindruck gehabt, irgendwie rollt das Rad nicht so gut. Ich weiß nicht, es war so mein subjektives Gefühl. Es hat auch geregnet. Ich habe gedacht, vielleicht ist es auch einfach nur die nasse Straße. Aber ich hatte immer den Eindruck, gerade wenn ich mal kurz gerollt habe, was man auf der Strecke sehr oft musste, weil es ständig hoch runter, sehr, sehr schlechte Nicht Straßen. Also es anhalten. war eigentlich eine Katastrophe. Es war eigentlich eine katastrophale Strecke, muss man im Nachhinein sagen. Hatte ich auch so nicht erwartet und war wirklich, wirklich eine schwierige Strecke und teilweise auch einfach nicht gut zu fahren. Aber gut, wie dem auch sei. Immer dann, wenn ich gerollt habe und wieder quasi losgetreten habe, habe ich einen wirklich spürbaren Widerstand gefühlt. Und das habe ich auch gemerkt, als ich dann nach dem Rennen das Rad genommen habe, dass ein totaler Widerstand in der Kurbel war und irgendwie die beim Anmontieren der Kurbel, ich weiß nicht, ob das irgendwie sich etwas verkeilt hat, nicht richtig rund eingeschraubt habe. Es war auf jeden Fall ein deutlicher Widerstand in der Kurbel. Nachhinein alles schwierig, keine Ahnung, wie viel Zeit das gekostet hat, aber es hat zumindest meinen subjektiven Eindruck bestätigt, dass ich mit den Watt, die ich getreten habe, nicht besonders schnell war. Also nicht so schnell war, wie ich gedacht hätte mit der Wattleistung, auch wenn die Strecke, weil auch wenn das natürlich der Strecke geschuldet war, die wie gesagt schlecht war. Aber ja, es ist eine Randbemerkung und das hat ja am Ende auf mein Ergebnis in der Altersklasse und den Slot keinen Einfluss gehabt, weil ich ja dann das Rennen auch gewonnen habe mit glaube ich weiß es jetzt nicht mehr genau, mit 20 Minuten Vorsprung. Beim Marathon lief dann auch nicht alles so wie geplant. Er fing sehr gut an. Ich habe meine Vorgabe von meinem Trainer war, eine 4,15er bis 4,20er Pace zu laufen, was sich für mich auch sehr schnell angehört hat, aber ich hatte auch irgendwie das Selbstbewusstsein, dass ich das kann. Wäre bei einem knapp über 3 Stunden Marathon darauf hinausgelaufen. Und die ersten 20 Kilometer war ich über mich selbst überrascht, wie unheimlich locker das ging. Und irgendwie kam dann doch auf der zweiten Marathonhälfte dann der Mann mit dem Hammer und hat mich dann dieses Tempo dann doch nicht weiterlaufen lassen. Und ich bin dann doch ein bisschen eingebrochen und oder doch deutlich eingebrochen. Ich muss zwar nicht gehen oder habe dann irgendwie immer noch einen 5 bis 5,30er Schnitt durchgelaufen, aber das war natürlich dann nicht mein ursprünglicher Anspruch. Bin dann letztendlich in Anführungsstrichen nur in 3,20 Marathon gelaufen. War nicht das, was ich wollte, hat aber, wie gesagt, zum Sieg gereicht. Aber ja, so ist das halt eben, dass ich glaube, ich habe dieses Jahr bei dem Ironman gemessen an meinem Potenzial, was ich hatte und an meiner Leistungsfähigkeit, die ich vorher wusste, dass ich sie hatte, habe ich meine Erwartungen nicht so erfüllen können. Dieses Mal hat aber das Ergebnis gepasst und deswegen war ich im Endeffekt dann auch happy. Aber ja, man hat ja irgendwie dann doch, man hat da dann doch seine Ansprüche und ich war mit einem 3 Stunden 20 Marathon eben nicht zufrieden. Und woran das dann im Endeffekt lag, ist glaube ich, schwer zu sagen, ob dann, wie gesagt, dieser Rückstand durch die Panne und das dann doch etwas zu schnelle Anfahren der Grund dafür war, in der zweiten Marathonhälfte dann ein bisschen einzubrechen. Oder dass es dann vielleicht doch die schwierige Zeit in den Wochen davor war, ist im Nachhinein alles schwierig zu sagen. Für mich war auch wichtig, dann das auch irgendwo abzuhaken. Und ich meine, ich habe ja trotzdem irgendwie noch ein solides Rennen zu Ende gebracht und habe mein Ziel erreicht. Und deswegen ja, war ich dann danach Das im glaube ich. Ziel sehr happy. Wie war es im Ziel für dich? Hast du sofort realisiert, dass es jetzt soweit ist? Dein Traum hat sich erfüllt? Ja, das waren 4 Runden, so wie in Frankfurt zum Beispiel. Und man läuft ja jedes Mal dann irgendwie an der Stelle vorbei, wo man dann irgendwann ins Ziel abbiegt. Und schon auf der ersten Runde, wie gesagt, ich habe mich am Anfang beim Laufen super gut gefühlt. Und dieser 4,15er Pace hat sich eher langsam angefühlt. Ich bin eher etwas schneller gelaufen, habe mich ständig gebremst so gefühlt und dachte, wenn es so weitergeht, dann läufst du unter 3 Stunden. Und schon beim ersten Mal da an dieser Stelle vorbeigekommen, sind meine Gedanken sehr abgeschwiffen in die Überlegung, 3 Runden später hier rechts abzubiegen und das dann irgendwie erreicht zu haben. Und ich musste mich ermahnen, da diese Gedanken nicht so früh schon aufkommen zu lassen. Und spätestens auf der zweiten Marathonhälfte waren die Gedanken dann auch mehr bei mir und beim einen Fuß vor den anderen setzen und das fertig bekommen. Aber auf dem Zielkanal, im Zielkanal hat sich das dann schon irgendwie entladen, muss ich sagen. Hab da auch so mal so ein oder zwei, ein, zwei Mal so ein bisschen was abgelassen und ein bisschen, ja, so einen leichten Schrei rausgelassen, der irgendwie so meine innere Anspannung dann hat auch rausbringen lassen. Und ja, also war ein tolles Gefühl. Das glaube ich. Du sagtest ja in den Rennen davor, in Saarbrücken, hattest du ja auch viele, also jemanden dabei, der dir dann immer so ein bisschen was dazu sagt, wo du bist und so. War das in Polen auch so? War da jemand bei dir auch, als du die, die Panne hattest? Hat dich da irgendjemand vielleicht beruhigt oder so? Nee, also mit mir die Woche in Polen war mein Papa und meine Freundin und die haben mich dann auch beim Rennen mit Informationen gefüttert, aber die sind, haben wir vorher auch irgendwie abgesprochen gehabt, relativ zeitnah nach dem Schwimmen, also beim Schwimmen gab es so einen Ausstieg, da haben sie mich noch gesehen und haben mich auch noch angefeuert und danach sind sie dann direkt zum Auto und auf die Radstrecke gefahren, weil wir dort vorher einen Ort ausgemacht haben, wo sie auf der Radstrecke stehen. Da waren auch zwei Runden außen, also quasi außerhalb auf der Radstrecke. Und deswegen haben sie sich dann schon gleich aufgemacht, damit sie mich dort pünktlich erwischen, wenn ich da das erste Mal vorbeikomme. Deswegen stand an der Wechselzone niemand, hat das niemand mitbekommen. Und ich weiß ja auch, wie das ist als Betreuer. Und ich habe, als ich dann auf dem Rad gesessen bin, habe ich auch kurz darüber nachgedacht, was die denn jetzt wohl denken, dass mein Trecker auf einmal 5-6 Minuten, oder ich dachte ja in meinem Kopf, es wären 10-15 Minuten gewesen, stehen geblieben ist. Und habe dann auch kurz an die gedacht, dass sie sich jetzt sicherlich auch Sorgen machen und denken, was ist denn hier los? Deswegen bin ich auch, als ich das erste Mal dann an denen vorbeigekommen bin, habe ich ihnen auch irgendwie zugerufen, hier, ich hatte eine Panne, damit die wissen, ja, das ist jetzt, ich bin nicht so mies drauf, dass ich jetzt hier die ersten 40 Kilometer so langsam gefahren bin oder so. Irgendwie hatte ich das Bedürfnis, denen dann auch mitzuteilen, was hier los ist. Auch wenn sie sicherlich nicht genau dann verstanden haben, was Sache war, aber sie wussten zumindest, irgendwas ist gewesen, was jetzt aber behoben ist. Und genau. Und beim Laufen habe ich dann, waren mehrere Runden auch immer mal wieder mit Wendepunktstellen. Also man hat einen mehrmals auch pro Runde gesehen und da wurde ich immer mit Informationen versorgt. Und ich hatte ja einen komfortablen Vorsprung von, ich glaube, ja, über 20 Minuten, der sich auch konstant gehalten hat. Und natürlich hat das auch eine Rolle gespielt, dass ich dann in der zweiten Marathonhälfte, als ich gemerkt habe, jetzt wird's hart, dass ich wusste, es geht jetzt auch eher darum für mich, das jetzt auch sicher ins Ziel zu bringen, weil 20 Minuten Vorsprung, die läuft jetzt auch keiner mehr zu, wenn ich nicht völlig einbreche. Und das ist natürlich dann auch eine Kopfsache. Da ist man natürlich dann vielleicht auch nicht mehr bereit, völlig, also so richtig tief zu gehen. Und es wäre vielleicht auch nicht schlau gewesen, weil das wäre dann letztendlich wahrscheinlich die einzige Möglichkeit gewesen, wie ich es noch hätte herschenken können, wenn ich mich wirklich komplett da ins Nirvana katapultiert hätte und dann komplett gestanden hätte oder gegangen wäre. Das hatte sicherlich einen Einfluss, aber deswegen bin ich auch froh gewesen, dass ich da immer zwei Leute hatte, die sich auch an unterschiedliche Stellen gestellt haben und ich dann immer den Rückstand oder den Vorsprung genau auf dem Schirm hatte. Mhm. 9 Stunden 24,58 hast du dann insgesamt gebraucht, warst auch ja fast ein bisschen mehr als 20 Minuten langsamer als bei deinem ersten, aber auch ein eher schwierigeres Rennen, dafür aber besser abgeschnitten. Auch sehr interessante Konstellation. Ja, und wie du auch vorher schon sagtest, auch mit den 3 Wochen davor, mit der Zeit davor, und ich fand das auch sehr cool, wie du sagtest, einfach, das ist einfach ein Learning jetzt. Ja? Also es gibt eigentlich keine schlechten Zeiten, es gibt einfach nur Zeiten und daraus muss man einfach lernen und das für nächstes Mal vielleicht besser zu machen. Genauso im Rennen, ne? Also da vielleicht dann die Gelassenheit zu haben, hier repariert mal. Weißt du, dann, natürlich ist man dann auch so im Stress und so, aber man lernt halt auch solchen Situationen. Ja. Ich glaube, in Zukunft kann man dann auch, wenn sowas mal wieder ist, vielleicht drauf bauen, was man in so einem Rennen schon gelernt hat. Ja. Und ja, mit der Zeit an sich bin ich natürlich irgendwie nicht zufrieden gewesen. Ich wusste, auf einer schnellen Strecke bin ich von überzeugt, dass ich das Potenzial habe, auch deutlich unter 9 Stunden zu landen. Deswegen war ich natürlich mit den neuen 22 nicht zufrieden, aber erstens, wie gesagt, wie du auch sagst, muss man es irgendwie im Kontext immer sehen. Und zweitens finde ich das eh so ein bisschen eine schwierige Entwicklung, dass auch im Triathlon immer mehr um Zeiten geht und auch immer mehr Rennen gibt, wo man auch sieht, dass das Rennen konzipiert ist, um eine möglichst schnelle Zeit zu bekommen und ja auch nachweislich viele Strecken zu kurz sind und so weiter. Und ich finde, die Entwicklung geht wirklich sehr, sehr stark dahin, dass die Zeiten so viel zählen und Sub 9, Sub 10, was auch immer. Aber die Frage, ob das überhaupt vergleichbar ist unter den verschiedenen Ironman-Rennen und ob das auch letztendlich die entscheidende Größe ist. Aber klar, irgendwie für jeden spielt die Zeit dann irgendwie trotzdem eine Rolle. Aber vergleichbar, also die Strecke war auch in keinster Weise vergleichbar mit Tallinn. Das war wirklich flach und schnell und hier ging das Schwimmen in der Ostsee war anspruchsvoll. Wie gesagt, die Radstrecke hatte auch knapp 2000 Höhenmeter, sehr, sehr schlechte Straßen. Ja, also das soll jetzt keine Ausrede sein oder so, aber Nee, ich. gar nicht. Ich finde auch, du ordnest das genau richtig ein, weil ich finde auch diese, auch jetzt hier diese Strecke, wo der Jan Frodeno gegen Lionel Sanders da angetreten ist im Ja. Triathlon-Battle und da so eine Zeit rauszuhauen und so. Natürlich, das ist dann halt alles dafür gemacht, aber ehrlich gesagt, ich finde auch so Rennen wie jetzt die Weltmeisterschaft in Nizza, die 70.3-Weltmeisterschaft, wo es dann auch einfach einen krassen Berg hochgeht, gell? Und Genau, das ist dann halt auch mal das die ist cool. Gegebenheiten, die hier vor Ort sind und man kann halt einfach nicht Ja. immer, ja, wenn das so ist, dann Ja, fahren wir das finde alle ich auch nach. so ein bisschen, das finde ich auch ein bisschen das Schwierige an diesem Tri-Battle. Es war zwar eine coole Sache, aber irgendwie, jetzt steht mal so eine Zeit und irgendwie inzwischen ist eine 57 in einem Ironman, was ja eine außergewöhnliche Leistung Natürlich. ist. Das war bis vor ein paar Jahren noch absolute Weltklasse und ist es nach wie vor, aber so in den Köpfen, auch gerade von Leuten, die vielleicht nicht so in der Triathlon-Szene mit sind, für die ist jetzt ja 7 Stunden 20, dann ist ja 8 Stunden 15, das ist ja langsam oder Ja, oder ja, was neun auch immer. Stunden. Ja, aber. Ja, oder gar 9 Stunden, ja. Ja, aber auch wie du sagtest, also 8 Stunden, unter 8 Stunden, das war früher der Sieg, ja. Also in Ironman Ja. also letztes Mal, wo es stattgefunden hatte, da waren, glaube ich, so zwei oder drei Leute sogar unter 8 Stunden und das ist ja schon Ja, ja. Wahnsinn eigentlich. Ja. Ja, also. Aber manchmal ist es auch so, der Adrian sagt das ja immer ganz gerne so, dass wenn dann so eine Marke gefallen ist, dann fällt bei vielen auch einfach ein Schalter im Kopf und dann Ja, pulverisiert man ist ja schon auch solche für dich Zeiten, ja. Aber klar, ist ja. ja, ist halt auch immer so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Zeitding, auch so die heutige Zeit meine ich damit, so, weil es gibt ja auch jetzt immer mehr Rennmaschinen, die werden ja auch immer mehr dafür, also die Räder werden ja auch immer mehr dafür gemacht, schnell zu sein und so. Natürlich muss man auch immer noch selber treten, aber trotz die Jagd nach Zeiten ist dann halt immer. Ja, ich meine, da sieht man ja, was er auch in den letzten Jahren getan hat. Also, ich weiß noch, zum Beispiel der Radrekord beim Ironman Hawaii vom Norman Stadler, der hatte sich sehr, sehr lange gehalten und ist dann ja, glaube ich, erst vor 2 Jahren oder so dann Gebrochen worden, ja. verbessert worden, gebrochen worden. Da hat das ja wirklich, auch wenn man überlegt, wie alt der Rekord vom Norm Stadler war, auf deutlich schlechterem Material, hat sich doch sehr, sehr lange gehalten, bis dann jetzt die Entwicklung in den letzten paar Jahren, wo sich materialtechnisch scheinbar doch nochmal ein ordentlicher Sprung getan hat, bis das jetzt erst pulverisiert wurde. Ja, und da kommen wir auch gerade mal so ein bisschen auf das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben in Ironman Hawaii. Ja, wenn das ist nämlich so ein Ding, was man zu 90% sehr gut miteinander vergleichen kann. Ja, man hat eine Strecke, die zum größten Teil immer gleich gehalten wird. Natürlich gibt es hier und da ein bisschen Veränderungen aus verschiedenen Gründen, aber da kann man wirklich sagen, das ist halt dann die Zeit. Und wenn man dann halt, keine Ahnung, zu anderen Rennen fährt, oder ich sag mal so, wenn man zwei verschiedene Rennen macht und man hat jetzt eine Zeit von 9 Stunden 3 und 9 Stunden 24, ist das ja halt auch nicht miteinander vergleichbar. Ja, Ja, und selbst auf Hawaii, du hast ja recht, ist ja noch relativ gut vergleichbar, aber auch da ist natürlich zwischen dem einen und dem anderen Jahr, was den Wind angeht und was dann doch nochmal ein paar Grad und Prozent Luftfeuchtigkeit angeht, das verändert dann ja doch auch nochmal ordentlich was. Schon mal auf Hawaii gewesen? Ja, 2013 mit meiner Familie, damals war Urlaub, aber natürlich ich habe ja damals auch schon Triathlon gemacht und irgendwie kam die Idee auf, Also wir wollten, oder meine Eltern wollten eine große Reise machen nach Amerika, und wir waren schon ein paar Mal an der Westküste, weil mein Onkel dort lebt, und wollten irgendwie was anderes machen. Und irgendwie kam Hawaii ins Gespräch, so als eine Idee, und da war ich natürlich gleich Feuer und Flamme und habe, ja, das müssen wir unbedingt machen, und wir müssen da auch im Oktober hin, und wir müssen das auch damit verbinden, dass wir an dem Samstag dort sind. Und genau, deswegen war ich 2013 schon dort mit meiner Familie und habe auch beim Rennen zugeguckt. Frederik van Dierde hat damals gewonnen, und ja, spätestens da wusste ich, dass das mein Ziel ist. Und ich weiß auch, mein Papa hat damals gemeint, auch das nächste Mal, wenn wir hier hin, oder ich komme hier erst wieder hin, wenn du hier startest. Oder? Ich Ja. kriege gerade ein bisschen Gänsehaut, aber ist schon, ja, und jetzt fühlt sich ja quasi. Zwar jetzt leider nicht dieses Jahr, Ja. aber Ja. dann, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass nächstes Jahr stattfinden wird. Hoffen wir einfach mal, dass Ja. soweit dann alle durchgeimpft sind oder was. Ja, ich bin jetzt einfach mal Ja, zuversichtlich. muss ja, Man ja. muss ja irgendwie, man muss irgendwie die 2 Jahre immer. Ich habe zwar auch Anfang des Jahres war ich mir sicher, dass es klappt dieses Jahr. Und man sieht das ja auch. Ich habe das jetzt hier vor ein paar Tagen gelesen, dass irgendwie scheinbar der Jan Frodeno irgendwie einen Tag vor der Bekanntgabe der Verschiebung er seinen Flug gebucht hat nach Hawaii dieses Jahr. Also zeigt das doch auch, wie kurzfristig unerwartet, dass auch für Leute, die mitten in der Szene sind, jetzt dann doch dieses Jahr kam. Das ging ja irgendwie total schnell. Was ja länger jetzt ein Thema war die Einreise, die schwierig war, aber dass dann jetzt auf einmal auch die Situation in Hawaii sich so verschlechtert hat und dass es auch aus diesem Grund auch generell nicht das Rennen stattfinden kann, das kam ja irgendwie doch überraschend. Aber ja, ich hoffe sehr, dass nochmal ein Jahr mehr Zeit und mehr Impfen das dann möglich macht. Ja, Ja. kurz nach dir komme ich, der das sehr, sehr bereut, dass es nicht am 9. Oktober stattfindet, weil da hätte ich eine schöne Geburtstagsparty mit Kona machen können. Ja, Da habe ich schon echt drauf ja. gefreut, gerade dieses Jahr hat so gut gepasst, aber na gut, naja, kommt irgendwann mal wieder. Ja, vielleicht feiere ich Ja. dann einfach nächstes Jahr rein und feuere dich an. Genau, ja, das Ja, wäre schön. aber wäre ja nichts ohne Plan B, der dann auch kurzfristig geschmieden werden muss. Du hast dir dann was anderes vorgenommen. Ja, du spielst jetzt auf die zweite WM an. Genau. Ja. Ja, ich habe dann genau noch überlegt, was mache ich diese Saison noch? Also das Rennen wurde ja dann erstmal auf Februar verschoben, und habe dann auch mit meinem Trainer entschieden, dass ich dieses Jahr doch auch nochmal ein Rennen mache, einfach um die Form nochmal zu nutzen, und dann auch, wie gesagt, in Hinblick auf den Februar gab es ja irgendwie, hatte ich zwei Möglichkeiten, entweder jetzt frühzeitig in eine Offseason zu gehen und dann das Training für Februar zu beginnen. Also eine eventuelle Austragung im Februar, da waren ja auch viele Fragezeichen dran. Oder jetzt nochmal ein Rennen zu machen, und das war eindeutig auch meine präferierte Idee. Hatten so ein paar Ideen. Ich wollte eigentlich beim Elbermann starten in Italien. Das wollte ich schon mal seit langem machen, weil ich eine gewisse Verbindung zu der Region da habe und sehr, sehr viel in der Toskana bin. Es hat leider nicht geklappt so kurzfristig, weil das schon komplett zu war und da auch nichts mehr ging, weil die da auch sehr strenge Auflagen und Regeln hatten, was die Teilnehmeranzahl anging. Ja, und dann habe ich ein bisschen nach Alternativen gesucht und habe mich dann nochmal für einen 70.3 angemeldet in Holland, Westfriesland. Der war jetzt am vergangenen Wochenende. Das war ein cooler Saisonabschluss für mich. Jetzt irgendwie auch die Wochen nach Polen waren einfach schön, auch nochmal so wirklich Freude am Training zu haben. Das Training auch nochmal, ich habe auch gut trainiert, aber halt irgendwie mit der nötigen Lockerheit, die ich eben in den Wochen vor Polen nicht hatte. Es hat wirklich sehr, sehr gut getan, einfach auch mal wieder richtig Freude, einfach nur am Training zu haben und einfach nur am draußen Radfahren und laufen und schwimmen. Und deswegen hatte ich auch richtig Lust auf das Rennen nochmal. Genau, bin dort Vierter insgesamt geworden, und Zweiter in meiner Altersklasse. Und dann war natürlich schon, habe ich im Vorfeld mir überlegt, naja, Ironman-Veranstaltung ist man ja dann auch wieder eventuell mit der Vergabe eines Slots konfrontiert, wenn das denn klappen sollte. Und ja, ich habe da irgendwie ein bisschen überlegt und auch mit meiner Familie das abgesprochen, und Mir haben dann auch irgendwie alle zugeraten, ja, wenn du es schaffst, mach's. Auch mein Trainer, die 73 WM ist ja nächstes Jahr wieder in St. George nach Hawaii, also 3 Wochen nach Hawaii. Mein Trainer meint, vom Training her und vom Sportlichen her kriegen wir das hin, 3 Wochen nach Hawaii nochmal ein gutes Rennen zu machen. Deswegen probier es. Das große Ding ist natürlich das Logistische und auch natürlich auch das Finanzielle. Habe ich so ein bisschen das Glück oder die Möglichkeit, dadurch, dass mein Onkel in Kalifornien lebt und auch meine Freundin hat Verwandtschaft in Amerika. Also habe ich auch 2 Anlaufstellen, wo ich die Zeit überbrücken kann zwischen Hawaii und St. George, sodass es auch irgendwie finanziell logistisch ganz gut machbar ist. Und ja, jetzt bin ich wie gesagt Zweiter geworden. Ich habe noch keinen Slot, weil die Slotvergabe nicht in Präsenz stattfindet, sondern per E-Mail. Das heißt, noch kann ich eigentlich gar nichts mit absoluter Sicherheit sagen. Ich gehe aber davon aus, dass es 2 Slots gibt in meiner Altersklasse, weil sehr, sehr viele Starter in der Altersklasse waren. Aber selbst wenn nicht, hat mir der gewonnen hat, schon signalisiert, dass er den Slot auf jeden Fall nicht nimmt. Also wie gesagt, es sieht jetzt schon so aus, dass ich da einen Slot bekomme. 100% ist das natürlich erst, wenn ich jetzt dann hoffentlich heute oder morgen im Laufe des Tages die E-Mail bekomme. Die haben auch gestern geschrieben, dass sie heute erst mit der Slotvergabe anfangen und die E-Mails da rausschicken. Deswegen ein bisschen gespannt bin ich noch, aber wenn eine E-Mail kommt, wonach es jetzt aussieht, werde ich die annehmen und ja, da muss ich sagen, da kriege ich dann ein bisschen Gänsehaut, wenn ich dran denke, dass das dieses nächstes Jahr dann vielleicht noch besser alles abläuft, als es ohnehin schon geplant war und dann vielleicht sogar 2 WMs zu machen. Erst Hawaii und dann St. George, was glaube ich auch eine mega coole Location ist. Wie gesagt, für den Ironman Hawaii ist das für mich keine Alternative, im Mai in St. George zu starten, weil das einfach Hawaii ist. Aber für eine 73 WM ist das, glaube ich, eine sehr, sehr coole Location. Und das wäre natürlich eine extreme Entschädigung für die gewissen Schwierigkeiten in den letzten 2 Jahren, wenn das dann nächstes Jahr beides klappen Ja, könnte. da drücken wir dir auf jeden Fall alle die Daumen. Ganz kurze Frage zu der Platzierung. Der vor dir war das dann der Finn Große Fräs? Genau, Okay, ja, weil ich ja. sehe, der ist halt Dritter geworden insgesamt mit Dritter 404 insgesamt und du hattest geworden und 407. Also, es war dann leider doch ein bisschen größerer Abstand. ja, er hat wirklich extrem Ja. starkes Rennen gemacht. Er hat auch lange Zeit das Rennen angeführt. Da war mir das Schwimmen ein bisschen zum Verhängnis geworden. Also den kompletten Vorsprung, den er hatte, hat er Okay. quasi vom Schwimmen. Radlaufen war ich, glaube ich, in Kombination ein bisschen schneller, aber es hat nicht gereicht, um halt noch ranzukommen. Ich glaube, wäre die Strecke noch 5 Kilometer länger gewesen, wäre ich rangekommen, weil der dann am Ende doch ein bisschen eingegangen ist und auch im Ziel lange Zeit nicht ansprechbar war. Der ist richtig, richtig Okay. tief gegangen und richtig alles rausgeholt. Aber also hier war es jetzt mal so, dass ich vielleicht mit Platz 2 unzufrieden sein könnte, weil ich natürlich irgendwie da hätte gewinnen wollen und auch die Gesamtplatzierung. Platz 4 ist zwar super, wie gesagt, habe ich ja auch am Eingangs gesagt, ist für mich eine coole Erfahrung dieses Jahr, dass ich jetzt merke, dass ich irgendwie bei allen Rennen in Europa auch im Amateurfeld ganz vorne mitmischen kann. Aber wenn man Vierter wird, dann will man irgendwie auch aufs Podium kommen. Aber gut, da war ich jetzt dann im Endeffekt, das war für mich eine Randnotiz und ich habe irgendwie die Freude da dran stand im Mittelpunkt und auch einfach meine Performance und da war ich sehr zufrieden. Das Laufen war konstant bis zum Ende mit einem 3,45er Schnitt bin ich, glaube ich, gelaufen nach meiner Uhr und das sind einfach schon auch so konstante Laufergebnisse in dem 73, die ich inzwischen abrufe, so im Bereich von 1,20 oder drunter. Die Strecke war auch ein bisschen zu lang. Das konnte ich einfach vor 2 Jahren noch nicht und da bin ich sehr zufrieden drüber und mein Ziel natürlich für nächstes Jahr, das dann auch nochmal im Marathon so umzusetzen, dass ich da über die doppelte Distanz auch das mit so einer Konstanz irgendwie die Leistung abrufen kann. Das ist, glaube ich, so das große Ziel jetzt auch über den Winter und bis ins nächste Jahr. Ja, sehr cool. Ja, dann auch Glückwunsch dazu, auch zu dieser tollen Danke, Saison, danke. glaube ich. Ich glaube, das kann man auch hier mit Fug und Recht behaupten, dass das ja sensationell gut gelaufen ist, auch für dich. Vor allem mit ja, der Pandemie noch im Rücken ist das ja dann, glaube ich, noch speziell ja, geworden, dass das überhaupt alles so geklappt hat. Gell? Also, es ist ja auch Ja, Unwägbarkeiten im total. Ja. Training und wie lange haben die alle noch auf und nachher dann ja die Reisen immer noch. Gell? Das ist dann halt auch mal. Ja. Wie war es eigentlich mit den, Ja. also mit den Corona-Beschränkungen da? Also, haben die sich bei Ironman da immer gut dran gehalten oder bei deinen Events? Also in Österreich noch habe ich die Bestimmung als sehr strikt wahrgenommen, und das fand ich auch wirklich sehr gut, dass da auch drauf, dass es sehr strikt eingehalten wurde, und da hat man wirklich auch gemerkt, dass ein Konzept dahinter ist. Also noch in St. Pölten und auch in Weichsee war es so, dass man immer so ein, also dass man auch einen Impfnachweis oder aktuell getesteten Nachweis hatte, eben 3G-Regel, und man auch ohne keinen Zugang hatte zu den Rennlokalitäten. Das fand ich sehr gut. Maske quasi direkt vor und nach dem Rennen. Das war weder in Polen noch jetzt in Holland so. Also in beiden Rennen hat man eigentlich wenig von Corona gemerkt, was aber, glaube ich, auch daran liegt, dass in beiden Ländern man so ein bisschen den Eindruck hatte, Corona ist nicht da. Also das ist doch interessant, wenn man jetzt in Deutschland war, und ich war dieses Jahr viel in Italien, da wären die Regeln, sind auch recht strikte Regeln und Maskenpflicht überall. Weder in Polen noch in Holland war das so. Also auch, dass man in Restaurants und so weiter komplett ohne Maske und auch ohne Impf- oder getesteten Nachweis muss. Und genauso war das auch im Rennen. Also in beiden Rennen, muss ich sagen, gab es sehr, sehr wenig Corona-Maßnahmen. Und das kann ich teilweise nicht so richtig nachvollziehen. Jetzt hier auch in Holland war da irgendwie, also ich müsste jetzt nachdenken, was da aus meiner Sicht großartig anders war aufgrund von Corona. Das war eigentlich nur, dass ein Wettkampfbriefing online stattgefunden hat. Das finde ich eine gute Sache. Aber dann so manche Maßnahmen sind für mich so ein bisschen wenig nachvollziehbar. Also zum Beispiel eine Siegerehrung findet statt, aber eine Slotvergabe nicht. Also ich beharre jetzt nicht auf einer, also das ist jetzt nicht, als ob das irgendwie notwendig wäre, eine Slotvergabe durchzuführen, aber es kommt dann so ein bisschen rüber, als man dann irgendeine Maßnahme macht, die sich dann vielleicht gut anhört, aber also ich weiß nicht, wenn das ganze Rennen normal stattfindet und man nirgendwo eine Maske tragen muss, nirgendwo irgendwie geimpft oder getestet sein muss, aber dann als einzige Maßnahme wird die Slotvergabe per E-Mail ausgetragen, Ja, erschließt hört sich sich so ein mir bisschen jetzt an. nicht so ganz, Ja, hört sich aber so ein bisschen an, ja. als hört man, nimmt man sich das einfach raus, was man am besten oder einem am besten so gefällt. Also nicht jetzt für Corona, sondern vielleicht hatten sie auch irgendwie nicht so die Muße, da noch so eine Slotvergabe zu machen oder sowas. Und, oh, dann machen wir Ja, dann das per ich E-Mail. verstehe Irgendwie das auch sowas, weil man nicht. sich gerade rausnehmen kann. Ja, also, Zumal wenn man halt eine Siegerehrung eh macht, das ja, eben. ja, keine Ahnung, aber ja. Ja, ich find's auch sehr interessant, wie jetzt gerade auch andere Länder damit umgehen. Ich war im Juni, Ende Juni war ich in Holland, also in den Niederlande, für eine Woche. Oder für ein paar Tage, nee, war gar nicht eine Woche, war glaube ich 3 Tage, verlängertes Wochenende waren wir da. Und das war gerade zu dem Zeitpunkt, wo sie meinten, jetzt alle Maßnahmen mal fallen lassen zu müssen. Und wir waren da jetzt im Freizeitpark und es war es war sehr nicht schön. Also es war zu voll, es war sehr unangenehm und ja, habe mich gar nicht so wohl gefühlt. Und dann, wie erwähnt, schon in Gardasee waren wir da und da waren wir auch in Venedig und da brauchtest du ja den Green Pass. Und da wurde es auch überall, musst du den vorzeigen und wurdest so eiskalt weggeschickt. Ja, Ja, und ja. das Ja, in auch mit Italien den habe ich jetzt Masken. auch den Eindruck gehabt, dass es eher noch sogar noch ein bisschen strikter als bei uns gehandhabt wird, auch im Supermarkt immer Fieber gemessen und zu bekommen. Gut, ich will jetzt gar nicht beurteilen, also ob das notwendig oder sinnvoll ist, aber es sind auf jeden Fall mehr Maßnahmen als in. Also auch was sehr interessant war, war letztes Jahr in Estland. Also da waren wir ja wirklich noch, also war in unserem Bewusstsein hier man noch irgendwie voll in der Pandemie oder war schon wieder in der Pandemie im September. Und die 4 Tage ja, ich war ja länger in Holland, in Estland, war über eine Woche in Estland. Da war mal kurz irgendwie eine Zeitreise in die Zeit vor Corona, weil da war nichts, also überhaupt nichts. Niemand hat eine Maske getragen. Und im ersten 2 Tagen war es irgendwie komisch, ohne Maske in ein Restaurant einfach reinzugehen. Aber nach ein paar Tagen fühlt es sich dann ja irgendwie normal an. Damals hatten die aber auch, glaube ich, einen Fall pro Tag in Estland maximal, aber wenige Wochen danach ist es dort dann auch richtig hochgegangen. Das war auch interessant zu beobachten, dass man dann sieht, dass das dann doch auf Dauer nicht gut gegangen ist. Aber das war sehr interessant für mich letztes Jahr, wo man das gesamte Jahr in Deutschland ja solche Maßnahmen wie Maske tragen nie hat fallen lassen und dort war eigentlich gefühlt gar nichts. Also ja. Ja, ich glaube, es kommt auch so ein bisschen darauf an, also jetzt zumindest im Nachhinein, wie sehr es das Land selber erwischt hatte. Ja? Also Italien wurde da ja ganz schlimm gebeutelt. Ich glaube, die sind da, glaube ich, auch, die lassen da nicht so mit sich spaßen, wenn es um Genau, dieses ja. Thema geht. Und kleinere Länder, die jetzt auch gar nicht so eine hohe Bevölkerungszahl haben oder sowas, kommen da vielleicht auch glimpflicher davon. Ja, das war in Estland einfach der Punkt. Die hatten es nie richtig, zu dem Zeitpunkt, ja. Gut, Vincent, also wir sind jetzt fast bei 1,5 Stunden. Ich wollte dich gar nicht so lange hier ja, aufhalten, aber ich danke dir sehr vielmals. Es war sehr, sehr spannend und auch sehr interessant, was du so zu erzählen hattest. Auch hier nochmal von der gesamten Wechselzone-Belegschaft, ich sag mal, herzlichen Glückwunsch zu deinem tollen Dankeschön. Jahr, zu deiner Danke. Quali. Ja, ich habe Und zu danken. Ist immer cool. Und irgendwie ist es auch, man merkt das erst auch, wenn man dann jetzt 1,5 Stunden geredet hat und auch für sich selbst nochmal so die ganzen Dinge Revue passieren lässt. Das ist auch für einen selbst irgendwie eine, das macht man ja nicht immer am Ende einer Saison, dann über alles nochmal so genau nachzudenken. Und wenn man es erzählen muss oder will, dann hat man auch selbst da irgendwie nochmal was von. genau. Ja, das freut mich, dass es dir dann auch Spaß macht, hier bei uns zu Gast zu sein, denn du bist hier sehr, Ja, sehr gern total. gesehen und ja, ich hoffe, wir bleiben bei diesem jährlichen Update. Hoffe ich auch. Gut, Vincent, dann sehr vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ja, ich hoffe, man hört sich. Danke, bis bald. Bis dann, ciao. Ciao.